Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind hier in einer weiteren Ausgabe eines Podcasts von Nerd 6, das bin ich. Und heute geht es eigentlich um ein sehr trockenes Thema, das Urheberrecht. Ich habe mir aber überlegt, zusammen mit meinem Studiogast, dass wir uns diesem Thema auf eine ganz neue Art und Weise nähern wollen. Wir wollen nämlich zuerst ein bisschen die Musikgeschichte beleuchten und uns über die Musikgeschichte dann dem Urheberrecht annähern. Dafür habe ich mir den Musikdieb eingeladen ins Studio. Er ist Blogger, er ist selber Künstler, Musiker und beschäftigt sich auch aufgrund dessen mit dem Urheberrecht, aber er ist auch Gründungsmitglied der Piratenpartei, Gründungsmitglied des Landesverbandes Hamburg der Piratenpartei und ja, ich würde sagen, ein Urheberrechtsexperte, der sich auch politisch für das Urheberrecht einsetzt. Habe ich das so richtig gesagt, Musikdieb? Ja, das kommt ungefähr hin. Ich bin mittlerweile allerdings nicht mehr aktiv in der Piratenpartei. Immer noch natürlich am Urheberrecht interessiert und engagiere mich auch zu dem Thema, blogge darüber und insofern kommt das schon hin. Wir werden jetzt also mit euch gleich diese Zeitreise machen. Wir werden ganz am Anfang in der Steinzeit anfangen und dann uns bis zur Neuzeit vorarbeiten, wo wir am Anfang erstmal ein bisschen die Musikgeschichte beleuchten, die Mathematik, auf der die Musik beruht. Aber später kommen wir dann auch auf den Buchdruck, was das Urheberrecht bedeutet, wie sich die Musik jahrtausende lang ohne Urheberrecht entwickelt hat, was sich durch das Urheberrecht geändert hat. Und wir werden euch auch jede Menge Links sagen und auf Webseiten verweisen. Die müsst ihr euch natürlich alle nicht merken. Das Einzige, was ihr euch merken müsst, ist einmal nerd6.freebase.net. Wobei bei Freebase müsst ihr jedes E durch eine 3 ersetzen, das nennt sich Leadspeak. Und das macht man, wenn die coolen Adressen alle weg sind. Oder ihr könnt auch auf den Blog gehen von Musikdieb, das wäre musikdieb.de. Da findet ihr auch alle Links nachher zum Nachschlagen. Und wenn ihr das Ganze irgendwo aus der Tauschbörse runtergeladen habt, die Musik, die wir spielen, das ist alles CC-Musik, dann schaut in die NFO-Datei, die dabei liegt. Da werden wir auch die Lizenzen alle richtig nennen, sodass ihr wisst, CC-Musik kommt sowieso später noch im Podcast dran, könnt ihr euch alles gefahrlos runterladen und den Podcast auch völlig legal und dann könnt ihr das nachschlagen. So, und jetzt zum Einstieg werden wir uns gleich erstmal eine Melodie anhören und zwar Solo-Flöte habe ich hier drauf. Kannst du uns was dazu sagen? Was ist das für ein Lied, das wir jetzt hören? Ja, das ist natürlich, ja, wie du schon sagtest, Creative Commons Musik. Das ist einfach eine Flöten-Melodie von Gama nennt sich der Künstler. Das habe ich woanders auch als woanders soll ich sonst entdeckt haben als bei Jamendo. Und ich denke, das eignet sich ein wenig als schöner atmosphärischer Einstieg in die Sendung und kann dann auch direkt zum ersten Thema überleiten. In unserer Zeitreise durch die Musikgeschichte befinden wir uns ungefähr, genau kann man es natürlich nicht feststellen, 30.000 Jahre vor Christus. Aus Höhlenmalereien wissen wir, dass die Menschheit, also dass der frühe Mensch schon sehr früh Musik gemacht hat. Doch da wird uns jetzt Musikdieb genaueres zu erzählen. Die ersten Musikinstrumente, die gefunden wurden, das waren Knochenflöten. Deswegen passt auch die Flötenmelodie gerade so schön. Es ist aber eigentlich davon auszugehen, dass es auch Trommeln schon gegeben hat zum Beispiel, die dann natürlich wahrscheinlich mittlerweile vergammelt sind, weil die ja aus organischen Materialien bestanden haben. Jedenfalls ist der Ursprung der Musik eigentlich nicht vom Ursprung der Menschheit zu trennen, denn es hat eigentlich, also so zu allen Zeiten, also sobald menschliche Artefakte aufgefunden wurden, dann wurden auch schon Musikinstrumente gefunden, beziehungsweise auch in Höhlenmalereien Darstellungen von musizierenden Menschen. Die Entstehung der Musik eigentlich mit der Entstehung der Menschheitsgeschichte verknüpft, mit ziemlicher Sicherheit. So sagen ja auch alle Überlieferungen, alle mythischen Überlieferungen über die Ursprünge der Menschheit, die Mythen der verschiedenen Völker, beziehen sich eigentlich alle am Anfang auf den Klang. Also in der Bibel ist es, am Anfang war das Wort, heißt es ja. Also auch ein Klang. Deutlicher wird es noch in der indischen Mythologie, wo das Om mit der Entstehung der Welt zusammenhing. Also das Om als der Urlaut, der Urklang, aus dem alles entstanden ist. Die Aborigines haben den Urklang, die Didgeridoo, das symbolisiert den Urklang, aus dem auch alles entstanden ist. Dann gibt es zum Beispiel eine schöne persische Geschichte, wo Gott den Engeln befohlen hat, Musik zu spielen, damit die menschliche Seele sich nicht länger weigert, in diesen unvollkommenen materiellen Körper hineinzugehen. Und die menschliche Seele hat dann, also da hat das dann auf sich genommen, ist in den Körper reingegangen, um die Musik im Tanz erfahren zu können. Und ja, insofern kann man eigentlich sagen, dass die Musik, der Klang am Anfang stand. Und da könnte man jetzt auch noch direkt wieder zu der modernen Quantenphysik kommen oder beziehungsweise zu den modernen Forschungen in der Hinsicht, wo langsam herausgefunden wird, dass tatsächlich alles Schwingung ist. Denn die Materie ist ja keine Materie, sondern es sind schwingende Energieballen, die eigentlich die ganzen Protonen und Neutronen und so weiter bilden. Aber so weit will ich jetzt erstmal gar nicht gehen. Man könnte dann noch Darwin erwähnen, der zum Beispiel da in die Richtung auch theoretisiert hat und irgendwie versucht hat zu belegen oder Theorien aufgestellt hat, dass das Musizieren von den Menschen imitiert, von den Vögeln imitiert wurde, um irgendwelche Brunftgesänge da sozusagen zu veranstalten, um die andersgeschlechtlichen Partner bzw. Partnerinnen anzulocken, wobei das eigentlich nicht belegbar ist, also das ist von der Wissenschaft wieder verworfen worden. In den frühen Zeiten war die Musik den Schamanen vorbehalten. Also das sieht man auch heute noch bei Naturvölkern, bei indigenen Völkern, die teilweise heute ja noch in Sammler- und Jägerkulturen leben. Aber gut. Musik hat einen religiösen Ursprung. Und wenn ich das so richtig rausgehört habe, sind die Christen ja nicht so richtig musikalisch. Also Gott hat die Erde mehr so gesprochen, laut der Bibel. Während er bei den Indern die Welt mehr so musiziert wurde, also komponiert sozusagen. Ja, das stimmt. Also da in der Bibel ist, glaube ich, der erste Musiker, der erwähnt wird, heißt, glaube ich, Jubal. Ich glaube, das war ein Flötespieler oder war es ein Leierspieler, ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar ein Flötespieler auch, der allerdings erst auch später auftrat. Noch nicht in den allerersten Mythen sozusagen, aber ja. Da sind wir natürlich auch schon beim Thema, was ich auch ganz gerne natürlich mal anspreche, nämlich bei der quasi spirituellen Bedeutung der Musik. Also da hat ein guter Mann namens Joachim Ernst Behrendt ganz schöne Hörreihen, beziehungsweise er hat erst Bücher geschrieben und hat die dann auch als Hörreihen produziert. Die kann man leider nicht im Internet runterladen, zumindest nicht frei. Wie heißt das noch? Die Welt ist Klang ist eine Reihe, die als Hörspiel, also als fürs Radio produziert wurde und dann auch auf CD als Hörspiel rausgekommen ist. Und er versucht so ein bisschen darzulegen, dass die Musik, der Klang eigentlich unterbewertet ist in unserer heutigen Kultur. Weil bevor die Schrift erfunden wurde, war natürlich all der Klang im Grunde noch viel wichtiger. Und so wird sich ja auch die Sprache entwickelt haben. Da wurde noch mehr aufeinander gehört. Und das Ohr ist eigentlich auch, das Ohr ist eben auch Ein sehr kompliziertes Sinnesorgan. Ja, genau. Also eigentlich viel komplizierter, komplexer als der Sehsinn. Also das Ohr hat, glaube ich, mehr Knochen als der gesamte andere Körper zusammen, diese ganzen Gehörknöchelchen. Das Ohr ist schon ausgebildet im menschlichen Körper, schon im Mutterleib. Also das heißt, das Kind kann im Mutterleib schon hören, wenn es noch lange nicht sehen kann. Und ja, das deutet alles irgendwie darauf hin, dass das Hören natürlich ursprünglicher ist und wichtiger als die Musik. Man kann auch sagen, dass, das habe ich auch aus diesem Vortrag von Joachim Ernst Behrendt, dass dass der Hörsinn im Grunde genommen genauer ist als der Sehsinn. Denn wenn man auf einem Monochord, da kommen wir später noch zu, was das ist, beziehungsweise man kann auch eine Gitarre nennen, also eine aufgespannte Saite auf einem Körper, die schwingt und die dann einen Klang erzeugt. Wenn man dort versucht, die Mitte genau zu schätzen zwischen dieser Länge, die jetzt meinetwegen bei einer Gitarre ist es ungefähr 65 cm, diese Mensur, das nennt sich Mensur, die Länge. Wenn man genau versucht, die Mitte zu schätzen, wird man sich immer um mindestens ein paar Millimeter verschätzen, während hingegen, wenn man die Mitte versucht zu hören, indem man halt genau in der Mitte einen Steg anbringt und den Ton in der Mitte vergleicht mit dem Ton der gesamten Saite, also das heißt, wenn die Hälfte der Saite schwingt im Vergleich zu der Schwingung der gesamten Saite, das ist dann im Musikalischen die Oktave, das heißt, es ist derselbe Ton, nur eben eine Oktave höher. Ich denke, da werden auch die meisten Nichtmusiker jetzt was mit anfangen können, hoffentlich, was eine Oktave ist, also beziehungsweise was derselbe Ton ist, eben eine Oktave höher. Das ist ja in unserer Tonleiter C, D, E, F, G, A, C. Es ist das erste C ist der Grundton und das zweite C ist dann eben die erste Oktave dazu. Und diese Oktave kann man exakt hören. Also jeder musikalische Laie wird sofort hören, wenn die Oktave leicht daneben ist, weil das klingt dann einfach schief. Und das heißt, jeder Laie kann exakt hören, aha, hier ist die Mitte. Aber schätzen kann es keiner. Also einfach. Mit dem Auge kann ich halt nicht so genau die Mitte sehen, wie ich sie mit dem Ohr hören könnte, wenn ich an dieser Saite zupfe. Ja, genau. Also diese Vorträge von ihm werden eben so ein bisschen in die esoterische, spirituelle Ecke eingeordnet, weil er eben da auch von einer kosmischen Ordnung spricht, die durch die Musik quasi, die man hören kann, die dort erkenntlich wird. Und ja, dazu hätten wir dann jetzt das nächste Tonbeispiel. Da kann man nämlich auch diese kosmische Musik kann man quasi hören, indem man, oder haben Leute hörbar gemacht, indem die Wirkung der Magnetfelder der Sonne, die auf das Magnetfeld der Erde treffen, die kann man irgendwie in Töne übersetzen. Also was wir jetzt hören, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die von der Sonne erzeugt wird. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Strahlung in den hörbaren Bereich, das ist ja auch eine Frequenz, diese Strahlung, und die wird einfach im Frequenzspektrum so verschoben, dass sie im hörbaren Bereich liegt. Man könnte sie auch in den sichtbaren Bereich verschieben, dann wären das schöne Farben, die wir sehen. Aber was wir jetzt hören, ist sozusagen die Musik, die die Sonne komponiert. Was haben wir da jetzt genau gehört? Ja, weil das hat sich ja sehr schön harmonisch gesagt, angehört. Ja, genau, da haben wir, wie gesagt, das Zusammenspiel des Sonnenmagnet oder der Sonnenstrahlung auf dem Erdmagnetfeld gehört. Das, was man beim Polarlicht teilweise eben auch sieht. Und ja, und da kann man eben sagen, dass das auch, dass diese Harmonien, die da teilweise zu hören waren, die ja wirklich geklungen haben, als wäre das ein Jazzmusiker, der so ein bisschen vor sich hingeklimpert hat und einfach ein paar schöne Harmonien gespielt hat, dass diese Intervalle, die Tonintervalle, auf der dann eben auch unsere ganze moderne Musik basiert, dass die tatsächlich universell sozusagen gültig sind. Also das haben wir Menschen nicht einfach so erfunden, sondern das sind Harmonien, die tatsächlich da sind in der Natur und die uns auch in der Natur in visueller Form auch ständig entgegenkommen. Also da gibt es den goldenen Schnitt zum Beispiel, der den alten Griechen schon bekannt war. Zu den Griechen kommen wir gleich noch, aber ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Der goldene Schnitt, der zum Beispiel dann ja auch mathematisch berechenbar ist, beziehungsweise geometrisch, der auf der Zahl Phi basiert, beziehungsweise die Zahl Phi beschreibt diesen goldenen Schnitt. Dann gibt es wiederum andere Zahlen, die Zahl Pi, die den Kreis beschreibt, die Eulersche Zahl, die die Tangentialfunktion beschreibt. Das sind alles mathematische Zahlen und diese Zahlen sind interessanterweise auch irrationale Zahlen. Wobei irrationale Zahlen in der Mathematik, also das irrational heißt natürlich ein bisschen was anderes, als was man normalerweise unter irrational versteht. Aber es ist durchaus sehr ähnlich. Also es sind Zahlen, die eben nicht exakt ausrechenbar sind, die sozusagen unendlich sind. Also man kann sie bis Millionen Stellen hinterm Komma ausrechnen und es geht immer noch weiter. Also und auf diesen Zahlen, das wussten eben auch schon die alten Griechen, zum Beispiel die Zahl Phi, der goldene Schnitt, der kommt ja in der Architektur immer wieder vor. Jeder Architekturstudent, der lernt auf jeden Fall, was der goldene Schnitt ist. Leider wird es in normalen Schulen viel zu wenig, meiner Ansicht nach, gelehrt, sowas. Ja, mit diesen ganzen Harmonien, aus denen, wie gesagt, auch letztendlich visuelle, die man auch visuell sehen kann, nicht nur in der Architektur, eben auch in der Natur. Also Blumen zum Beispiel sind nach diesem Muster aufgebaut, Pflanzen, also zum Beispiel die Pflanzenabstände, irgendwelche Triebe, die wieder raustreten, die sind im Verhältnis des goldenen Schnittes zum vorherigen Trieb. Auch in den menschlichen Proportionen kommt der goldene Schnitt überall vor, das Verhältnis der Gesichtslänge zur Gesichtshöhe und im Pferd und in vielen Sachen, die der Mensch als harmonisch empfindet, also in vielen Formen, ist immer dieses Verhältnis zu finden und irgendwie deutet das darauf hin, dass es da irgendeine Ordnung gibt. Das hört sich ja ganz so an, als wenn es wirklich diese Weltformel gibt oder diese Universumsformel, die man bis jetzt noch nicht gefunden hat. Ja. Und die häufig ob es da eine Formel gibt, ist natürlich die Frage. Man kann nicht denken. Oder vielleicht eine Komposition. Ne? Also dass, wenn man diese Abstände immer wieder findet, scheint es da ja eine höhere Ordnung zu geben. Man kann sich da auf jeden Fall nähern. Und ich denke, das ist natürlich auch, wird in der modernen Wissenschaft ja viel zu, ich glaube, die ist da viel zu unkreativ und lässt sich zu wenig auf so etwas ein. Alchemie oder sowas, was früher durchaus eine ernstzunehmende Wissenschaft war, naja, ich meine, wie man aus Kohle Gold macht, da gab es wohl doch schon ein paar Scharlachtane, die das dann in Misskredit gebracht haben. Das wird sicher sein, aber ist sicherlich so. Aber zum Beispiel Newton, der als Begründer der modernen Physik angesehen wird, hat sich 20 Jahre lang oder ich weiß nicht, also intensiv mit Alchemie befasst. Und das ist alles nicht so ein Gegensatz, wie man denkt. Das sind ja im Grunde sind es ja empirische Wissenschaften sozusagen. Es wurde beobachtet und diese Beobachtungen wurden festgehalten und sie wurden vielleicht nicht nach exakten statistischen Kriterien der modernen Wissenschaft festgehalten, aber wenn man diese mal anwenden würde, beziehungsweise ja, da kann man durchaus aus solchen empirischen Sachen auch, ja, also auf die Art kann man sich eben auch damit befassen. Aber ich glaube, das würde jetzt führt jetzt auch zu weit, wenn wir jetzt anfangen, da über die Weltformel zu diskutieren. Genau, da hören wir jetzt erstmal ein Stück. Das ist ja auch wieder Sarigama, das war derselbe Künstler, von dem die Flötenmusik am Anfang kam. Und von dem haben wir hier noch ein Stück, das sich Tribal Dance nennt, was ich denke mal... Ich habe die Sprache ehrlich gesagt auch noch nicht verstanden, die da gesungen wird nachher in dem Stück. Ich glaube, das ist Afrikaner, das klingt irgendwie so Richtung afrikanische Stammesmusik. Aber im Grunde genommen ist es die Musik mit den Instrumenten gespielt, die auch in der Steinzeit zur Verfügung gestanden hätten. Und man könnte sich vorstellen, dass solche Musik ungefähr damals gemacht worden ist. Ich denke auch. Ich meine, Zeitzeugen können wir ja leider nicht mehr zu dem Thema befragen. Das wird wohl kaum möglich sein. Allerdings, wenn ich noch kurz anmerken darf, ja, heutzutage ist ja auch tatsächlich wieder verstärkt, gibt es ja eine Sehnsucht nach solcher Musik. Also die ursprüngliche Musik. Ja, oder nach archaischen Musikerlebnissen, sage ich mal. Also die ganzen Techno-Goa-Partys, die Stile gibt es ja heute alle. Tribal, Ethno, World Music. Und welche Techno? Also ich meine jetzt nicht die Techno-Partys, die in irgendwelchen Bunkern abgehalten werden, wo Flashlight die ganze Zeit stroboskoplich läuft, sondern Festivals in der Natur im Sommer, wo Musik gespielt wird, das ist eigentlich, da sieht man eigentlich eindeutig die Sehnsucht nach so einer archaischen Musik, wo die Leute irgendwie sich gemeinsam da in Trance tanzen, wie auch immer. Also meine Musik ist das ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber man sieht da auf jeden Fall, dass da irgendwie die Sehnsucht nach sowas da ist. Wolltest du das jetzt machen? Wir sind inzwischen angekommen bei der ersten Hochkultur, den Ägyptern, und die haben die Musik etwas weiterentwickelt. In welcher Form? Ja, ich weiß nicht, ob die Ägypter die ersten Hochkultur waren, aber ja, haben wir zumindest hier als erstes mal stehen. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass die Musik wohl sehr wichtig war. Es gibt da sehr viele Zeichnungen oder Bilder, Darstellungen von musizierenden Menschen. Also da scheint die Musik einen hohen Stellenwert gehabt zu haben. Über die Ägypter wird ja auch viel spekuliert, wird ja viel Diskussion, was da nun alles wie welche Bedeutung hatte. Insofern ist das ja, die Hieroglyphenschrift ist, glaube ich, auch noch nicht mal hundertprozentig entziffert. Also so ganz kann man da aus diesen Zeiten leider ja noch nicht so wirklich sagen, was da gewesen ist, aber es ist auf jeden Fall, es sind Einflüsse aus Asien zum Beispiel nachweisbar, also es sind Musikinstrumente, die auch in Asien, es gab ja die Induskultur zum Beispiel in Indien, die Handelsbeziehungen hatte zu den Sumerern, zu den Ägyptern und so weiter, also das wurde ja damals schon um die Welt rum gehandelt und sich ausgetauscht, und es sind also eindeutig da auch Einflüsse aus Asien zum Beispiel nachweisbar, dass entsprechende Musikinstrumente dort in Ägypten eingeführt wurden. Man kann sagen, dass die Musik auch bei den Ägyptern immer noch kultisch war, also immer noch, also zumindest in den Anfängen, immer noch auf jeden Fall religiös geprägt war und auch den religiösen, für religiöse Zeremonien oder kultische Zeremonien mehr oder weniger vorbehalten war, zumindest die höhere Musik. Wahrscheinlich werden die Leute auch damals schon auf den Feldern irgendwie gesungen haben bei der Arbeit oder so. Aber es gab auf jeden Fall zuerst nicht so eine Volksmusik oder weltliche Kunstmusik wie bei uns. Die ist erst ab circa 1500 vor Christus nachweisbar bei den Ägyptern. Und ja, ähnlich ist es in anderen Kulturen, bei der sumerischen Kultur. Gelesen, dass 2000 vor Christus zum Beispiel gab es eine Blüte der Leierdarstellung, also da haben sie massiv Leiern verwendet, vielfältig und zahlreichen Formen dargestellt worden. Und auch dort ist wohl erst später, hat sich die weltliche Kunstmusik abgespalten von der religiösen oder kultischen Bedeutung der Musik. Ja, dann kann man vielleicht noch sagen, dass das laut Plutarch, dem alten Geschichtsschreiber, der Griechen Tonintervalle Jahreszeiten zugeordnet waren. Da gibt es Parallelen zu China. In China war es wohl auch so, dass bestimmte Tonintervalle, also bestimmte Tonintervalle, was eine Quinte oder eine Quarte oder sowas, ist ein Tonintervalle, also zwei Töne, die in Bezug zueinander stehen, also der Grundton plus ein zweiter Ton macht ja ein bestimmtes Tonintervall auf, was ein bestimmtes Gefühl erzeugt. Und das war wohl damals irgendwelchen Jahreszeiten zugeordnet. Vielleicht mal zu den anderen Hochkulturen übergehen. Griechenland hatte ich gerade schon erwähnt. Dort ist dann, das ist dann eine folgende Kultur, also die auf diese ersten Hochkulturen folgte und auf der ja unsere Kultur stark basiert. In der griechischen Kultur hat Pythagoras angefangen, der Mathematiker, Mystiker und Philosoph war. Wir kennen den Satz des Pythagoras, den jeder Mathematikschüler heute lernen muss. Aber da war eben auch das alles noch ein bisschen einheitlicher, die ganze Wissenschaft. Und der war eben auch Musiker und hat die ersten Experimente angestellt, solche Tonintervalle eben zu ermitteln, welche Tonintervalle wie... und diese zu benennen und eben wissenschaftlich zu erforschen und das genau aufzuschreiben und hat sozusagen die mathematischen Grundlagen der Musik das erste Mal ermittelt und aufgrund diesen Forschungen ist dann später eben, das waren die Grundlagen, auf der unsere heutige Musiktheorie dann nach und nach entwickelt wurde. Hätten wir noch Rom, denn das, was ja im Grunde auch nichts war, nichts, nicht viel anderes war als eine Weiterführung der Kultur der Griechen. Rom war ja mehr oder weniger... Ich würde fast sagen, eine griechische Kolonie. Also, beziehungsweise, gut, die Mythen sind Romulus und Remus, sind irgendwie aus dem Trojanischen Krieg, also aus den griechischen Mythen beziehen die ihre Herkunft wieder. Also, sie haben die griechischen Götter einfach umbenannt in römische Götter. Genau. Aber die Parallelen sind deutlich zu erkennen. Im Grunde vorher war Italien ja schon von den Griechen erobert, sozusagen, also war immer eine Kolonie. Und Griechenland ist damals, also durch den wahrscheinlich auch durch Naturkatastrophen etc., sind die griechischen Reiche untergegangen und durch Kriege auch. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, ich bin jetzt auch kein allzu großer Geschichtswissenschaftler, aber Rom war im Grunde ja die Fortführung der griechischen Kultur, genau. Und dort wurde das dann eben auch weiterentwickelt, die Musikwissenschaft. Es ist dann ein bisschen weggegangen von der philosophisch-ethischen charakterbildenden von dem philosophisch-ethischen charakterbildenden Wert, den die Musik in Griechenland noch hatte. Es wurde mehr zur Volksbelustigung bzw. Musik, Theater und so weiter eingesetzt und hatte eine so starke soziale Bedeutung. Also für soziale Anlässe wurde es eingesetzt und hatte sich dann natürlich über die gesamte europäische Welt ausgebreitet, die Kultur, die Musiktheorie, die, wie gesagt, gerade im Werden begriffen war. Die Römer hatten einen starken Eroberungsdrang und haben natürlich dann auch ihre Kultur sozusagen über Europa und den Mittelmeerraum verbreitet. Klar, wir kennen alle die europäische Musik, aber da gibt es ja Musiken, die, sag ich mal, für unsere europäischen Ohren doch sehr fremdländisch klingen. Genau, also da... Also ja. Etwas, das nicht auf unseren Tonleitern unbedingt basiert, sondern auf unseren Musiktheorien, die von den Griechen kommen. Ja, genau. Also durch die, da kann man eigentlich so sagen, dass durch diese Forschung von Pythagoras erst möglich gewordene Musiktheorie, also durch diese mathematischen Forschungen, ist dann nach und nach unsere westliche Musiktheorie entwickelt worden, die jetzt die westliche Harmonielehre auch genannt wird, oder auf der die Klavierstimmung basiert und so weiter. Und das ist sozusagen ja auch eine Mischung aus diesen ursprünglichen Intervallen, die eigentlich, wie gesagt, die Sonne schon produziert, und die aber dann sozusagen mathematisch so in Einklang gebracht wurden, dass man jetzt auch mehrstimmige Musik machen kann. Also in unserer Musikkultur ist es ja so, dass man mit mehreren, einem ganzen Orchester zusammenspielen kann oder mit einer Band, mit einer Gitarre, einem Klavier und einer Flöte und alles irgendwie zusammen einigermaßen passt. Der eine spielt diesen Akkord, der andere kann dann auf wenn er weiß, welche Tonart das ist, kann er darauf improvisieren oder man kann ganze Symphonien schaffen, wo ganz viele Töne gleichzeitig erklingen oft und die passen auch alle irgendwie zusammen und harmonieren zusammen. Und das ist ja durch diese Musik, Theorie eben möglich geworden und durch die Stimmung der Instrumente, die dann eben alle gleich gestimmt werden nach dieser Theorie. In anderen Kulturen ist das ein bisschen anders. Da ist, die haben also auch hochstehende, zum Beispiel die Inder haben auch eine sehr hochstehende Musiktheorie entwickelt, die allerdings ein bisschen anders funktioniert. Wie gesagt, der Mensch empfindet ja eigentlich dieselben Harmonien immer als harmonisch. Insofern basieren auch diese Theorien alle auf die indische jetzt, bei der wir gerade sind, die basiert auch auf diesen selben Tonintervallen. Aber es ist eben mehr weniger ein Zusammenspiel mit vielen Instrumenten möglich. Es sind auch Halbtonschritte und Vierteltonschritte zum Beispiel da drin, die in unseren Tonleitern nicht vorkommen. Irgendwelche Bluesmusiker fangen an und ziehen die Saiten, um sowas zu erreichen, aber eigentlich kommen sie nicht vor in den Tonleitern. Und bei den Indern, wie gesagt, ja, dadurch, dass das eben eine andere Musiktheorie ist, eine leicht andere Musiktheorie, die zwar auf denselben Tonintervallen basiert, ist es eben so, dass weniger Töne quasi gleichzeitig erklingen können, sondern mehr die Instrumente sich abwechseln und der Rhythmus auch etwas wichtiger ist als bei uns. Also die Rhythmen sind ausgefeilter und die und das Solospiel ist eben ausgeprägter, aber dafür ist eben nicht so ein Zusammenklang möglich wie bei uns. Da hören wir uns doch mal an, was die Inder so an Musik zu bieten haben. Thank you. arabischen Musik. Es ist ähnlich, also die funktioniert ähnlich wie die indische Musik. Es sind auch sehr komplexe Rhythmen. Es sind ebenfalls Tonleitern mit Vierteltonschritten vorhanden oder mit Halbtonschritten. Es ist, ich weiß gar nicht, was man da groß für Unterschiede festmachen kann. Also es ist eine andere, leicht andere Musiktheorie, eine leicht andere Musikkultur. Im Grunde sehr ähnlich. Es sind, wie gesagt, auch komplexe Rhythmen möglich oder sehr komplexe Rhythmen enthalten oder es geht sehr stark um die Rhythmik eben und um das Solospiel. Ich würde fast sagen, ja, die Unterschiede sind so, dass da in der Musik vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf das Solospiel ankommt als bei den Indern. Also bei den Indern ist vielleicht noch ein bisschen mehr Polyphonie sogar möglich, während bei den Arabern eben doch das Solospiel noch ausgeprägter ist und die Rhythmen eben auch sehr komplex sind. Die moderne arabische Musik gleicht sich, also genau die indische Musik genauso, die gleichen sich natürlich auch immer, was heißt natürlich, also die gleichen sich immer mehr auch wiederum der westlichen Musik an oder da gibt es sozusagen natürlich gegenseitige Einflüsse, die klassische indische Musik zum Beispiel, die wird dadurch, dass sie sehr komplex ist, wird sie heutzutage eigentlich immer weniger gespielt, auch in Indien, und wird mehr oder weniger ersetzt durch eine westliche, mehr oder weniger westliche Musikkultur, während hingegen bei den Arabern, glaube ich, es ist noch einfacher möglich, sozusagen das ein bisschen zu vermischen. Obwohl, naja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da nicht als zwei aus dem Fenster lehne. Aber unser Tonbeispiel, was wir hier noch haben für arabische Musik, das klingt fast eigentlich ein bisschen europäischer noch als das indische Tonbeispiel eben. Ich finde schon, dass da ein bisschen was von 1001 Nacht aufkommt. Aber hören wir einfach mal rein. Chinesen, die haben ja auch eine ganz interessante Musik, Kultur, Geschichte. Ja, in China, da kann man eigentlich sagen, dass die Musik zuerst weniger Töne hatte, statt mehr. Also das ist irgendwie das Interessante. Also wie gesagt, die Inder und die Araber haben mehr Töne auf der Tonleiter. Also die haben Halbtonschritte und Vierteltonschritte noch drauf. Die Chinesen haben, wie gesagt, auch hier, die Musik basiert natürlich auf denselben Grundintervallen, aber sie hatten weniger Töne auf der Tonleiter statt mehr. Ich glaube, meistens war die Pentatonik, oder ich weiß nicht, ob es so angefangen hat, auf jeden Fall war lange eine bestimmte pentatonische Tonleiter, das heißt eine fünftonige Tonleiter, verbreitet. Unsere Tonleiter hat ja 8 Töne, also C, D, E, F, G, A, H, C und dann noch die Halbtöne dazwischen. Und dann bei den Indern und Arabern, wie gesagt, noch mehr. Die Chinesen hingegen hatten eigentlich nur 5 Töne eine ganze Zeit lang. Ja, da hat eben auch hier war die Musik religiös geprägt, wie gesagt, in den meisten anderen oder in eigentlich allen anderen Kulturen auch am Anfang. Und hier hat sich tatsächlich auch die, ähnlich wie es bei uns, da kommt dann noch zu, zum Mittelalter, parallel, wo bei uns im Mittelalter die Kirche die Vorherrschaft über die Musik hatte in China eben auch eine religiöse Institution. Da mehr oder weniger das Sagen und die haben sich lange geweigert, dort die fehlenden Töne sozusagen einzuführen. Es gab da auch einen Prinz, ich habe den Namen vergessen, der versucht hat, das gegen den Widerstand der Kirche durchzusetzen, das aber nicht geschafft hat, oder Kirche ist, glaube ich, falsch. Ich weiß nicht, was die dafür... Gegen die Klöster, die ja. Buddhisten, die vorherrschende Religion dort. Genau. Ich glaube, sind die Chinesen immer buddhistisch gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Aber auf jeden Fall ist doch durch den europäischen Einfluss letztendlich dann auch in China die Tonleiter vervollständigt worden, ja, kann man doch so sagen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich, ob man es auf europäischen, also letztendlich ist es ja alles immer irgendwo weltweit oder wie auch immer, ja. Aber doch, also auf jeden Fall ist dort auch nach und nach die Musik angepasst worden, beziehungsweise ja, mittlerweile lässt sich es, also ist die Harmonielehre, denke ich, dort ziemlich genauso wie bei uns. Und ich glaube, das haben sie dann irgendwann sozusagen auch mehr oder weniger übernommen. Hier war noch eine kleine Anekdote, habe ich da noch irgendwie Lao Tse hat wohl, also der bekannte chinesische, was war er eigentlich, Kaiser? Das war ein bekannter chinesischer Gelehrter oder ich weiß es gar nicht. Ich habe das nur irgendwo gerade in einem Buch über Musikwissenschaft gelesen gehabt, gestern noch, dass die Musik, also dass der gesagt hat, also den Spruch mal gesagt hat, dass zeige mir die Musik eines Volkes und ich sage dir, wie die Regierung ist. Also deutet eben auch auf diesen charakterbildenden Wert hin, den auch die alten Griechen zum Beispiel schon in Musik beigemessen haben. Ein Musikliebhaber kann kein schlechter Herrscher sein. Oder? Ja, so ungefähr damals, ja stimmt, da fällt mir jetzt gerade wieder an, da könnte man sogar wieder auf die biblische Tradition auch zurückgehen, wo ja auch die alten Könige, David und so weiter, das waren ja auch gleichzeitig Hafen, das waren ja auch Musikanten. Ich glaube, die mussten auch Musikanten, oder da wurden sie auch teilweise dran gemessen, aber gut, da habe ich jetzt schon wieder einen Gedankensprung gemacht. Ich würde sagen, hören wir uns doch mal die chinesische Musik eben an. Verlassen die Antike und begeben uns ins Mittelalter. Und da, wissen wir alle, hat die Kirche eine sehr große Rolle gespielt. Und natürlich auch in der Musik hat die Kirche eine große Rolle gespielt. Doch da werden wir jetzt von Musikdieb genaueres zu erfahren. Ja, da sind wir natürlich auch wieder, da fängt es langsam an, auch interessant zu werden. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Lieblingsthema von mir, dass ja eigentlich die Kirche damals einen ähnlichen Einfluss auf die Musik hatte, also die Musik einerseits benutzt hat, um die Leute zu beeindrucken, andererseits aber auch eine Vorherrschaft über die Musik hatte. Also es durfte zum Beispiel ein bestimmtes Tonintervall, der Tritonus, was so ein bisschen schräg klingt, das ist, wie gesagt, ein bestimmtes Tonintervall, was natürlich auch nicht sonderlich häufig vorkommt, weil es, wie gesagt, leicht schräg klingt, aber das war verboten, also das war des Teufels und wer das gespielt hatte, der musste wahrscheinlich damit rechnen, irgendwie am Scheiterhaufen zu landen. Ja, die Musik der Klassik, also der Römer, wurde natürlich bekämpft. Das kann man ja auch nicht so sehen, dass die Musik der Römer jetzt nur Herrschaftsmusik war sozusagen. Das wurde natürlich irgendwann auch von der Kultur mehr oder weniger übernommen. Und es wird auch davon ausgegangen, dass in der Volkskultur auch die Musik der Römer sozusagen weiterlebte. Weil teilweise hatten ja auch germanische Häuptlinge von selber die römischen kulturellen Errungenschaften gerne angenommen. Und insofern war das ja mehr oder weniger in unsere Kultur schon übergegangen. Und das wurde dann aber wiederum, wie gesagt, von der Kirche teilweise bekämpft. Ist wahrscheinlich teilweise in der Volkskultur weitergelebt oder hat weitergelebt. Kirchenmusik, ja, da bringe ich immer gerne das Beispiel, dass das ja eigentlich das Hollywood der damaligen Zeit war. Hollywood ist ja interessanterweise auch, die Parallele mag zufällig sein, aber Heiliges Holz, also irgendwie das Kreuz Christi und so weiter, also kann man irgendwie in die Richtung interpretieren, dass auch Hollywood, also um es mal von der anderen Seite aufzuzäumen, das Pferd, also wenn ein mittelalterlicher Bauer, der eigentlich sein Leben lang da irgendwo im Feld gearbeitet hat, in einer einfachen Holzhütte gewohnt hat, wenn der das erste Mal in so eine Kathedrale reinkam, eine gotische Kathedrale, oder dann war der natürlich beeindruckt. Eine romanische, sagen wir mal, ja, dann war der natürlich massiv beeindruckt. Also das war genau also so ein großes Gebäude, so eine große Halle überhaupt. Dann die Bilder, muss man sich auch vorstellen, die ganzen Fresken, war alles bunt bemalt. Auch die Statuen damals, also die waren ja damals bunt bemalt. Wo man heute immer denkt, ja, das sind nur so Steinstatuen, die waren schon immer so, ne, die waren damals halt bunt bemalt größtenteils. Und das war natürlich ein multimediales Erlebnis damals. Also die waren natürlich schwerstens beeindruckt, wenn ihnen so eine Kathedrale kam, diese bombastische Architektur, alles voll Bildern und was sie sonst noch nicht gesehen haben, wo ganze Geschichten erzählt werden. Ja, setzt eine bombastische Kirchenorgel ein, die natürlich auch nach so also riesigen Kirchenorgeln mit unglaublichen Orgelpfeifen und dann diese Akustik in den Kathedralen. Und das war ja der höchste Stand der Wissenschaft sozusagen. Also das, was Hollywood heute macht, nämlich im höchsten Stand der Wissenschaft, Filme zu produzieren mit Special Effects und was nicht alles, das hat damals die Kirche gemacht. Also das war der höchste Stand der Wissenschaft. Sie haben die Leute multimedial beeindruckt. Und da, wo natürlich dieser höchste Stand der Wissenschaft multimedial auf die Leute eingewirkt hat, da war natürlich irgendwo, das haben sie natürlich irgendwo als Herrschafts, wie auch immer, Zentrum auch akzeptiert dann. Und was ja auch eines der Hauptprobleme der Kirche heute ist. Heute kann jeder Jugendliche ins Kino gehen und sich das Erlebnis holen oder an seiner Playstation zu Hause mit seinem Verstärker und Dolby Surround. Da muss er nicht mehr in die Kirche gehen. Und insofern hat die Kirche heute natürlich auch nicht mehr so den Stellenwert, weil sie halt nicht mehr dieses multimediale Ereignis bieten kann. Sie ist nicht mehr das tollste, schönste, größte Gebäude in der Stadt. Jedes Hochhaus ist heute größer. Ja, genau. Und deswegen hat aber die moderne Wissenschaft sozusagen eigentlich quasi zusammen mit Hollywood und irgendwie diese Stellung sozusagen übernommen und kann natürlich die Leute entsprechend beeinflussen. Damals kann man eigentlich sagen, um jetzt in der Zeit zu bleiben, Ich wollte nur sagen, können wir nochmal auf den Punkt kommen, wie denn jetzt die Kirchenmusik wirklich unsere Kultur beeinflusst hat? Weil das wäre jetzt das Interessante in der Musikgeschichte. Welche Impulse kamen aus der Zeit für die Musik? Achso, ja, genau. Da kann man natürlich sagen, dass die Kirchen tatsächlich natürlich die Musiktheorie auch weiterentwickelt hat. Also die hat sie dann zu einer gewissen Vollendung auch gebracht. Also man spricht ja heute noch von Kirchentonleitern. Also wie gesagt, die heutige Klavierstimmung, womit Pythagoras angefangen hatte zu forschen, das hat die Kirche tatsächlich, also wurde in diesen Zeiten mehr oder weniger vollendet. Und da ist also heute noch die Klavierstimmung und die ganzen Instrumentenstimmungen basiert eben auf dieser ganzen Theorie. Ein Bekannter von mir zum Beispiel hat ein Akkordeon entwickelt, beziehungsweise es geht nicht um das Akkordeon, das hat ja eigentlich auch eine Klaviertastatur, also es geht um diese Tastatur. Der sagt zum Beispiel, dass das eigentlich noch mittelalterlich ist, diese Klaviertastatur, dass noch jedes Kind diese Klaviertastatur lernen muss, die eigentlich aus dem Mittelalter stammt. Da gibt es eine andere Tastatur, die im Grunde einfacher ist. Und wenn jeder von vornherein diese einfachere Tastatur lernen würde, die nicht auf diesen weißen und schwarzen Tasten basiert, dann wäre eigentlich die ganze Musik viel einfacher für jeden zu lernen und viel einfacher damit zu improvisieren. Gut, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das so ist. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass die Kirche tatsächlich die Musik sehr stark beeinflusst hat. Die Klaviertastatur, wie sie heute kennen, stammt eben aus dieser Zeit. Und ja, die Kirchentonleitern, das ist dann, ja, sind eben die Tonleitern, mit denen wir heute noch spielen. Und die C-Dur-Tonleiter, die weißen Tasten, ist genau die weißen Tasten des Klaviers, das ist C-Dur. Und das ist heute in der Popmusik noch die weit verbreitetste Tonart. Ja, man kann natürlich sagen, dass die Volksmusik dann auch nach und nach mehr oder weniger die kirchliche Musiktheorie übernommen hat. Im Mittelalter stark schon von ihr geprägt wurde, geprägt was wurde. Ja auch logisch ist. Die Kirche hat ja starke Prägungskraft in der Zeit gehabt. Also teilweise haben die Leute einfach Volkskirchenlieder genommen und haben die Texte verändert, haben ein Sauflied draus gemacht. Und dafür sind sie nicht auf den Scheiterhaufen gekommen. Weiß ich nicht. Ja, sie haben es ja nicht in der Kirche gespielt. Nee, genau das. Aber da gibt es auch schöne Beispiele. Ich kenne auch so ein schönes Lied auswendig, was genauso entstanden ist. Das haben wir jetzt leider nicht als Musikbeispiel. Wir hören uns sondern etwas Kirchliches an aus der Zeit. Ja, sagen wir mal, etwas Mittelalterliches. Also das klingt vielleicht ein bisschen kirchlich fast, aber es ist also kirchlich geprägtes mittelalterliches Volkslied. Thank you. wir sind inzwischen bei unserer Zeitreise angekommen im Jahr 1460. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo der Buchdruck erfunden wurde. So ganz sicher ist man sich da nicht, aber so um dieses Jahr wurde er entwickelt. Und dieser Buchdruck hatte natürlich enorme Auswirkungen, weil das Wissen wurde eigentlich vorher von der Kirche verwaltet. Die Kirche hat es kopiert in ihren Klöstern und hat ausgewählten Leuten Zugriff auf dieses Wissen gegeben. Und jetzt durch den Buchdruck konnte erstmals das Wissen von der Kirche wirklich befreit werden. Es konnten Flugblätter gedruckt werden, es konnten Zeitungen gedruckt werden. Das Wissen konnte halt frei verteilt werden unter der Bevölkerung. Und das hat Europa in eine ganz neue Blüte von Handel, Wirtschaft und Wissenschaft geführt. Und das Erstaunliche war, dass als der Buchdruck erfunden wurde, dass das Urheberrecht eigentlich überhaupt gar keine Rolle erstmal gespielt hat, weil die Leute sind rumgelaufen und haben einfach erstmal das aufgeschrieben, was sowieso schon da war, was mündlich überliefert wurde, Sagen, Geschichten, Märchen. Die Gebrüder Grimm sind rumgelaufen, haben die Märchen aufgeschrieben, es wurde gedruckt und im Grunde genommen hat sich noch keiner so über das Urheberrecht Gedanken gemacht, weil alle wussten ja, ich schreibe auf, was sowieso Volksweisheiten sind und lege das nieder. Also mit dem Buchdruck ist erstmal noch gar nicht so das Urheberrecht aufgekommen. Aber die Musik hat sich natürlich auch mit dem Buchdruck weiterentwickelt. Man konnte sie jetzt Notenblätter drucken und sie weiter verteilen und so weiter. Welche Auswirkungen hatte das auf die Musikgeschichte? Die kirchliche Vorherrschaft wurde ja durch den Buchdruck sozusagen gebrochen. Nee. Ja, genau. Und ich glaube, ein ähnlicher Prozess setzte sich ja dann auch bei der Musik ein. Dass sich die Musik von der kirchlichen Vorherrschaft gelöst hat und weiterentwickelt hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob das direkt das hing natürlich alles zusammen. Also ich denke mal ich glaube, der Buchdruck wird sich nicht direkt auf die Musik ausgewirkt haben, sondern es wird eher so sein, wie du sagst, dass der Buchdruck sich sozusagen auf die generell davon darauf ausgewirkt hat, dass die Kirche nicht mehr diese Vormachtstellung hatte. Das Aufklärung, dann kam ja das Zeitalter der Aufklärung, wie man es nennt, in politisch-soziologischer Sicht oder in der Kunst, in der Kunstgeschichte spricht man von der Renaissance, die dann anbrach, wo ein freierer Geist einfach herrschte. So, das war natürlich, einfach der Zeitgeist sozusagen damals, dass die kirchliche Vorherrschaft dort dann eben zurückging. Und klar, dann, also für die Musik kann man sagen, dass dann natürlich eine gewisse Blütezeit begann. Jetzt konnten Leute wie Bach, das war noch im Barock, Beethoven und Mozart dann in der Klassik, die Musik, das ist immer ein bisschen verwirrend, dass die musiktheoretischen, musikgeschichtlichen Perioden wiederum anders heißen als die kunstgeschichtlichen Perioden. Aber gut, in der musikgeschichtlichen, in der Musikgeschichte ist dann eben Barock und bis zur Klassik, haben sich eben diese ganzen Künstler entwickelt von Bach, Beethoven, Mozart und so weiter, die tatsächlich großartige Werke dann eben geschaffen haben, großartige Kompositionen, die dann auch aufgeschrieben werden konnten, vervielfältigt werden konnten. Ich glaube, Mozart und Beethoven haben von Notenblattverkäufen gelebt. Bach war ja noch ein bisschen früher. Wohingegen sie teilweise aber natürlich auch darauf angewiesen waren, für Auftragsmusik zu machen, entweder Auftragskompositionen oder auch aufzutreten. Beethoven oder Mozart soll ja so eine Art Rock'n'Roll-Star der damaligen Zeit gewesen sein. Vivaldi zum Beispiel, von dem wir auch noch viele Kompositionen kennen, war, glaube ich, hauptsächlich Auftragsmusik, also die meisten Sachen hat er im Auftrag komponiert. Für irgendwelche reichen Leute. Die Fürsten, überwiegend dieser Zeit. Genau. Aber ich denke mal, man kann sagen, dass dann zu dieser Zeit diese Blüte eben entstand, weil gut, es war einerseits die Macht der Kirche gebrochen, andererseits gab es eben noch kein Urheberrecht und die Leute konnten sich einfach frei in der Volksmusik bedienen, was ja auch völlig normal war damals, weil jeder sich bei allem bedienen konnte und so ist Musikkultur ja entstanden. Irgendwer hat irgendwo ein Lied gehört, hat es irgendwie eventuell mit einem eigenen Text versehen und hat sein eigenes Lied draus gemacht und so haben natürlich die großen Komponisten sich auch massiv in der Volksmusik bedienen können und bestimmte Themen oder Sachen da übernommen und mussten sich überhaupt keine Gedanken über Urheberrechte und Sampling und was weiß ich was machen und konnten dann einfach großartige Werke komponieren. Und da hören wir uns jetzt ein bisschen was von Mozart an als Zeitbeispiel. Inzwischen sind wir angekommen im Jahr 1710. Jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo das erste Mal das Urheberrecht ins Spiel kam. Und zwar mit dem Statue of Anne, weil Anne Stuart hat zu der Zeit in England geherrscht, wurde das erste Mal wirklich ein Urheberrecht niedergeschrieben. Das Merkwürdige ist, es ging nicht von den wirklichen Urhebern aus, sondern es waren die Verleger, die zur Königin gegangen sind und haben gesagt, wir brauchen ein Verwertungsrecht. Wir brauchen die Exklusivrechte, sonst lohnt sich das für uns nicht, die Bücher aufzulegen. In diesem Statute of Anne steht zwar drinne, es geht darum zu fördern, dass die Künstler mehr Werke schaffen, aber im Grunde genommen ging es den Verlegern eigentlich darum, ein Exklusivrecht zu haben. Das hat dann dazu geführt, dass in England wirklich auch Bücher aufgelegt worden sind, aber das waren sehr teure, sehr wertvolle Bücher, die für teures Geld verkauft worden sind. Teilweise haben die über einen Wochenlohn eines normalen Arbeiters gekostet. Und das waren dann Bücher mit tollen, goldenen Verzierungen, die sich die reichen Leute ins Regal gestellt haben. Aber im Grunde genommen hat das den Markt für diese Bücher gar nicht so richtig angekurbelt. Und wenn man da im Vergleich nach Deutschland guckt, weil Deutschland hat erst über 100 Jahre später ein Urheberrecht bekommen, dort gab es also kein Urheberrecht und die Verleger und auch die Künstler, also die Urheber, die Autoren, haben in Deutschland wesentlich mehr Geld verdient aufgrund dieses laschen Urheberrechts. In Deutschland konnte man also alles kopieren, aber es wurde eigentlich nicht gemacht, weil es gab immer noch genug Fülle. Es wurden Anleitungen für Gartenbau, für Hausbau wurden veröffentlicht. Das waren natürlich nicht so hochwertige Bücher wie in England, die da vielleicht Lexikas, Bibeln und andere Bücher verlegt haben. Aber in der Masse konnten halt die Autoren und auch die Verleger viel mehr in Deutschland dran verdienen. Und wir wissen alle, dass Deutschland zu der Zeit das Volk der Dichter und Denker genannt wurde. Und man führt das auch auf dieses lasche Urheberrecht zurück, denn jeder konnte sich aus dieser Kultur bedienen und dadurch konnte sich diese Kultur auch viel besser über Europa ausbreiten. Und in England hat das Urheberrecht eigentlich den Buchmarkt komplett kaputt gemacht zum exklusiven Markt für die Reichen. Mhm. Ja, das kann man wohl, ja, da gibt es ja auch ein, ich habe den Namen leider vergessen, aber da gibt es ja auch ein aktuelles Buch, wo jemand genau das so ein bisschen versucht zu belegen oder darzulegen. Da gibt es eine Studie dazu, wir werden die verlinken. Höfner fällt mir da ein, aber wir werden das verlinken. Also das ist, Ganze ist auch wissenschaftlich untersucht und belegt worden. Ja. Wenn man heute so hört, wir brauchen ein starkes Urheberrecht, um die Autoren zu schützen. Also gerade dieses Beispiel England, deutscher Buchmarkt, englischer Buchmarkt, belegt das eigentlich nicht so. Ein lasches Urheberrecht hat dort eigentlich viel mehr die Produktivität und auch den Gewinn aller Beteiligten gesteigert. Stimmt wohl, ja. Also auch nicht nur das Volk der Dichter und Denker, glaube ich, was da quasi, also was wohl daher tatsächlich stammt, dass dort einfach eine Verbreitung von Kultur, Wissen und Wissenschaft stattfinden konnte. Also es wirkt sich ja nicht nur auf die Autoren aus, und die Verleger, die dann eben mehr oder weniger verdienen konnten, sondern eben vor allem ja auch auf die Verbreitung von Kultur und von Wissen. Und klar, wenn kein Urheberrecht da ist, dann können die Leute sich nicht nur Musik runterladen, beziehungsweise können nicht nur Musik konsumieren oder Unterhaltung, sondern eben auch Wissen. Also sie können sich auch besser bilden. Da würde ich auch sagen, dass das Urheberrecht heutzutage mehr da eine Wissensverbreitung ja fast schon einschränkt, weil sich ärmere Leute gar nicht so bilden können. Da muss man dann schon sich die Bücher leisten können, beziehungsweise Büchereien und so weiter, und eigentlich wollte ich eben noch zu dem Statute of N auch anmerken, eigentlich war das ja auch so ein bisschen, weil du sagtest, Urheberrecht, das wird ja oft als für die Geschichte des Urheberrechts wichtig, oder als wichtig genannt, da kann man vielleicht ein bisschen darauf schon mal Bezug nehmen, dass das im Grunde das mehr ein Copyright war, also das Statute of N. Dafür war auch eine Registrierung notwendig. Also das heißt, es hatte nicht wie im heutigen Urheberrecht in Deutschland und in Europa jeder automatisch ein Urheberrecht, wenn er ein Werk geschaffen hat, sondern das Urheberrecht galt im Statute of N ab dem Schaffenstermin, wo das Werk geschaffen wurde, sondern ab dem Veröffentlichungstermin, und es musste registriert werden. Also man musste es irgendwo bei staatlichen Stellen registrieren. Und ja, dann kann man ja eigentlich sagen, dass dann kam ja zum Beispiel, Amerika war damals ja noch englische Kolonien. Und als sich Amerika dann von der englischen, also Amerika die Unabhängigkeitserklärung ausrief, war es dann so, dass einzelne Staaten teilweise das Urheberrecht beziehungsweise diese Rechte übernahmen, und dort entstand dann zum ersten Mal, also gab es beide Auffassungen teilweise nebeneinander her, dass einerseits, also einmal das die Rechte registriert werden mussten, also die Werke registriert werden mussten, um die Rechte in Anspruch zu nehmen. Es gab aber auch schon die Auffassung, dass hier eben der Künstler oder der Urheber automatisch hat mit der Schaffung des Werkes. Und ja, so ist es dann, glaube ich, auch in Deutschland eingeführt worden, ich glaube, in Deutschland war es dann auch anfänglich an der Registrierung geknüpft. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es jetzt heute so, dass wir im europäischen Urheberrecht auf jeden Fall diese starke Bindung an den Urheber haben, wie auch der Name Urheberrecht sagt, während im angloamerikanischen Copyright ist doch mehr auf die Verwerterrecht, also mehr auf die wirtschaftliche Nutzbarkeit hinausläuft. Also im Moment ist es, glaube ich, nicht so. Also in Amerika hat man auch automatisch ein Urheberrecht, aber man hat noch gewisse Vorteile, wenn man es registrieren lässt. Also man muss es nicht registrieren, um ein Urheberrecht zu haben, aber man hat wirtschaftliche Vorteile, wenn man es registrieren lässt. Also da sind diese unterschiedlichen Auffassungen eben auch gekommen. Also Copyright und Urheberrecht sind nicht dasselbe. Das stimmt. Aber ich wollte nochmal auf die amerikanische Verfassung zurückkommen. 1787 wurde sie verabschiedet. Und in der amerikanischen Verfassung stand nämlich auch schon etwas zum Urheberrecht drin. Dort stand nämlich drin, dass der Kongress für eine begrenzte Zeit, um Künstler und Wissenschaftler zu fordern, ihnen für eine begrenzte Zeit ein Exklusivrecht geben kann. Und nun ist es ja so, dass in heutiger Zeit gerade der Disney-Konzern immer wieder seine Lobbygruppe zusammentrommelt und immer wieder das Urheberrecht verlängert, damit halt die ersten Disney-Filme nicht gemeinfrei werden. Und dann hat man mal dagegen geklagt, dass eine begrenzte Zeit nicht immer einer weiteren Verlängerung entsprechen würde. Und da hat halt ist dieser Satz aufgekommen von den Befürwortern der Urheberrechtsverlängerung, dass eine begrenzte Zeit auch unendlich minus eins sein kann. Also da haben die Gründungsväter nicht damit gerechnet, also die Gründungsväter der amerikanischen Verfassung haben leider nicht damit gerechnet, dass ihnen später mal jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und das hätte man dort wesentlich härter hineinschreiben müssen. Aber in diesem Zusammenhang habe ich auch noch mal eine wichtige Vermisstenanzeige, weil die amerikanische Verfassung wird nämlich sowieso vermisst, seit dem 11. September 2001. Und zwar gibt es da üble Gerüchte, dass sie entweder in einen Schredder gelandet ist oder dass sie als Dartscheibe von der Rüstungsindustrie benutzt wird. Die amerikanische Verfassung ist sehr verletzlich und wer dort also sachdienliche Hinweise hat, soll sich bitte an die UNO oder an den Internationalen Gerichtshof wenden. Das kann man immer so stehen lassen, ja. Okay, dann hören wir uns jetzt ein Lied an. La Paloma, da möchtest du uns auch sicherlich erzählen, warum dieses Lied jetzt hier auf unserer Liste steht. Ja, auch ein Lied, was ich sehr gerne mag. Warum steht das auf der Liste? Ja, jetzt kommen wir ja langsam dann zu der Zeit, wo die Aufnahmetechnologie erfunden wurde. Also La Paloma wurde, ich glaube, 1870 oder so. Das war aber noch knapp vor der Aufnahmetechnologie. Knapp vor der Aufnahmetechnologie wurde es geschrieben. Und war dann, als die Aufnahmetechnologie erfunden wurde, sozusagen, also ist heute noch das Lied, was am meisten aufgenommen und auf Tonträgern festgehalten wurde. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass es eben in diese Anfangszeit fällt, wo das Urheberrecht für Tonaufnahmen eigentlich noch gar keine Bedeutung hatte. Da hat sich damals ja auch noch überhaupt keiner Gedanken drüber gemacht, weil die ja noch ganz neu waren. Urheberrecht hatte sich in der Volkskultur ja noch eigentlich gar nicht ausgewirkt, weil es, wie gesagt, nur für Notenblattverkäufe der gehobeneren Musik sozusagen wichtig war und ja in der Volksmusik gar keine Bedeutung hatte. Und war das Lied La Paloma, was ja einen Komponisten hatte eindeutig, Sébastien de Iradier, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Wir verlinken ihn. Der hat das Lied komponiert er war Spanier, hatte dann aber, glaube ich, in Frankreich gelebt und hatte das Lied nach einer Reise in Lateinamerika, ne? In die lateinamerikanischen Gefilde, genau, komponiert, wo der Rhythmus eben herkam, der Habanera, auf dem das Lied basiert. Und was dann auch in der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert oder angehenden 19. Jahrhundert diesen Rhythmus und die Kultur eben bei uns auch zu einer gewissen Verbreitung, dieser Kultur zu einer gewissen Verbreitung verholfen hat. Ich glaube, das Herausragende an dem Lied ist, dass so etwas heutzutage eigentlich aufgrund des strikten Urheberrechts gar nicht mehr möglich ist. Also dass sich ein Lied so weit über die ganze Welt verbreitet. Ich meine, es gibt auch heute tolle, einprägsame Lieder, aber durch das Urheberrecht kann halt diese Verbreitung eigentlich gar nicht mehr erreicht werden. Und wenn es einem halt darum geht, Kultur zu verbreiten und so weiter, scheint das ja ein Indiz dafür zu sein, dass ein lasches Urheberrecht die Kultur und die Kunst viel besser fördert. Weil dadurch, dass man dieses Lied covern konnte, sind viele Künstler inspiriert worden und die lateinamerikanische Kultur, das Lebensgefühl hat sich über die ganze Welt verbreitet. Thank you. Das kennen wir ja in Deutschland hauptsächlich durch die Hans Albers Version. Und da kann man eigentlich auch sehr schön dran sehen, dass sich, wie es eigentlich funktioniert, dass das Allgemeingut sozusagen okkupiert worden von der Industrie, wie auch immer, von den Verlegern. Du meinst jetzt, dass man Allgemeingut unter Urheberrecht stellt? Unter Urheberrecht stellt, genau. Nämlich, es ist ja jetzt so, dass sich in Deutschland die Hans Albers Version halt bekannt ist und den Text kennen die Leute nun mal mit dem Stück hier. Und wenn ich jetzt eine deutsche Version davon singen möchte, es gab ja auch andere Versionen. Es gab vor Hans Albers schon welche. Es gab danach verschiedene Versionen. Freddie Quinn, glaube ich, Mireille Mathieu und wer nicht alles haben da ihre Versionen gemacht. Die Hans Albers Version ist aber die bekannt ist. Und eigentlich muss man den Text auch singen, wenn man das Lied jetzt öffentlich vorführt. Aber die kann man wiederum nicht singen oder nicht vorführen, ohne Urheberrechte zu verletzen. Und so ist es jetzt eigentlich gekommen, dass das Musikstück im Grunde genommen urheberrechtlich geschützt ist, obwohl es eigentlich frei ist. Also wir können es ja hier jetzt spielen, weil es die Originalversion ist oder ich weiß nicht, welcher Text das jetzt war. Wir verstehen die Sprache ja sowieso nicht. Also die Komposition ist frei, weil der Urheber eben, wie gesagt, schon recht lange tot ist. Und insofern kann man da seine eigene Version draus machen. Aber die eigentliche Version, die hier bekannt ist, könnten wir eigentlich nicht spielen. Und das ist ja eigentlich ganz ziemlich schade. Ja, aber da kommen wir ja später noch dazu, wenn wir die GEMA-Problematik beleuchten. Ja. So, auf unserer Zeitreise sind wir hier jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo der Strom erfunden wurde. Und der Strom hat ja dann später zur Erfindung des Radios geführt. Und vor dem Radio war das Urheberrecht in der Musik eigentlich gar nicht so entscheidend. Es war zwar schon entscheidend, das haben wir im Statute of N gesehen, für die Verleger von Büchern, aber wenn ich jetzt das Original hören wollte von einem Musikstück, dann musste ich zu diesem Künstler hingehen und konnte mir das dann dort original anhören. Und wenn jemand anders das gecovert hat, dann war es nicht mehr das Original, dann hat es anders geklungen. Aber jetzt, durch die Erfindung des Stroms und des Radios, konnte ich das Original über die ganze Welt verbreiten. Und da ist dann auch der Gedanke eines Urheberrechts für die Musik aufgekommen, weil ich ja jetzt wirklich eine exakte Kopie mir überall anhören konnte. Und da kam dann auch so das Urheberrecht im Musikbereich auf, durch die Erfindung des Radios. Da kann man natürlich noch zu sagen, dass die Musikkultur ja vorher auch ein bisschen anders funktionierte. Also zum Beispiel an La Paloma kann man sehen, dass der Komponist, der war ja bekannt als Komponist schon, bevor er das Lied La Paloma rausgebracht hat. Also er hatte das, wie gesagt, auf einer Reise, hat er das komponiert oder in Erinnerung an dieser Reise. Und ist dann, nachdem er das veröffentlicht hatte, glaube ich, ein Jahr später gestorben. Er hat also die Verbreitung seines Liedes gar nicht mehr erfahren. Aber er war vorher schon ein bekannter Komponist. Er ist als Komponist bekannt geworden und hat Lieder geschrieben. Und sowas gibt es ja heute kaum noch. Also heute kennen wir die Komponisten meistens gar nicht mehr. Wir gehen immer davon aus, wie selbstverständlich auch, dass, weil das irgendwie in der Popkultur einem so eingebläut wird, dass die Band oder der Musiker mal seine Stücke selber schreibt. Aber das ist ja eigentlich ist früher nicht so gewesen und ist auch heute nicht so. Also die ganzen Leute, die am Grand Prix auftreten, die lassen sich ja meistens von Ralf Siegel oder also es gibt da wenige Komponisten, die gesamte deutsche Musikkultur machen, die aber kaum einer kennt. Also den Leuten, die sich damit ein bisschen mit befassen. Und da ist natürlich auch irgendwie bei den Leuten, glaube ich, falsche Vorstellungen entstanden, von wie Musik überhaupt funktioniert, weil das Urheberrecht das eigentlich gar nicht richtig wiedergeben kann. Die Piratensender. Und genau. Am Anfang waren natürlich die Frequenzen frei gewesen. Jeder konnte sich einen Radiosender aufmachen. Die Luft gehört uns allen. Warum soll nicht jeder senden können? Eigentlich so ähnlich wie heute, das Internet gehört uns allen. Jeder kann seine eigene Homepage machen. Dachte sich damals, jeder könnte senden und seinen Radiosender aufbauen. Genau. Ja, so ist es, glaube ich, auch damals. Am Anfang war es ja auch noch glaube ich, legal. Da sind viele kleine private oder auch kommunale Sender entstanden. Dann wurden die Frequenzen aufgeteilt. Reguliert. Sozusagen vom Staat. Vom Staat, genau. Es bekam halt irgendwie natürlich, weil die Lobbygruppen der Großen sozusagen natürlich immer den besseren Einfluss hatten, bekamen die natürlich die Frequenzen zugeteilt, sodass wir heute... Naja, ich würde einfach sagen, so ein Privatmensch konnte sich auch so eine Frequenz gar nicht leisten. Konnte sie, ja, mag schon sein, aber es wäre eventuell vom Staat aber schon einfach möglich gewesen, das so zu regeln, dass auch Kleine da senden können und dass es nicht so wie heute ist oder wie dann in der Hochzeit des Radios, dass es nur ganz wenige Sender gab. Dann, also eigentlich kann man die Parallelen schon sehen zu heute, dass da mit dem Internet, dass halt erst da eine Aufbruchstimmung da war, die Leute dachten, okay, wir können jetzt alle senden und jetzt kann da irgendwie ein bisschen die Kultur befreit werden. Dann wurde es reguliert, es durfte nicht mehr von jedem gesendet werden. Dann entstanden noch ein paar Piratensender eben, teilweise haben sie von den Meeren ausgesendet und so weiter. Oder kleine Radiostationen, die rumgefahren, oder die mobile Radiosender, die rumgefahren sind, bis das auch nach und nach immer weiter ausgemerzt wurde. Da sieht man natürlich auch ein bisschen die Parallelen zum Internet heute, wo ja erstmal ein großer Aufbruch da ist und jetzt soll versucht werden, es immer weiter zu regulieren und sozusagen den Kleinen da die Möglichkeit zu nehmen, zu senden. Wobei das natürlich im Internet noch ein bisschen schwieriger ist, weil es eben nicht so eine begrenzte Anzahl von Frequenzen gibt, aber gewisse Parallelen sind da sicherlich da gewesen. Ja, und dazu hören wir uns ein Lied an von David Rovix über die damalige Zeit, als halt noch jeder senden konnte, ne? Und wie das halt kaputt reguliert wurde. This is how it started. It's not hard to understand. From coast to coast they're lying at a CEO's command. From nationalist public radio, CNN and NBC, Big Brother spewing propaganda from the disinformation ministry. They say the economy is booming, we hear the homeless beggars cry. They say we help poor countries, we see bombs falling from the skies. Reality doesn't exist, they're trying to say. But some of us decided there is another way. Seize the airwaves, seize the time. 'Cause lying to the people is the real crime. When it's all owned by corporations and theirs is the only word, we will seize the airwaves, speak freely and be heard. We will seize the airwaves, speak freely and be heard. Someone got a transmitter, started up a station. Then the idea spread right across the nation. Like the land and water, the air must be free. So let us shout together, fuck the FCC. Seize the airwaves, seize the time. 'Cause lying to the people is the real crime. When it's all owned by corporations and theirs is the only word, we will seize the airwaves, speak freely and be heard. We will seize the airwaves, speak freely and be heard. And we'll do it all together in a grassroots style, tearing down the fences throughout this whole square mile. It's the new town meeting, it's the way the news should be. The rulers call it chaos, we say it's democracy. So when you turn on the radio and you've had it with this shit, from 88 to 107 makes you wanna have a fit. When you listen to the music and it's all the same pop song, start up a pirate station, 'cause that's where you belong. Seize the airwaves, seize the time. 'Cause lying to the people is the real crime. When it's all owned by corporations and theirs is the only word, we will seize the airwaves, speak freely and be heard. Seize the airwaves, seize the time. 'Cause lying to the people is the real crime. When it's all owned by corporations and theirs is the only word, we will seize the airwaves, speak freely and be heard. We will seize the airwaves, speak freely and be heard. Yeah. Wir sind inzwischen angekommen in den 50ern und da ist die E-Gitarre erfunden worden. Und was für Auswirkungen hat das gehabt? Da war auf jeden Fall ordentlich Wumms hinter der Erfindung, ne? Ja, da kommen wir langsam in meine Lieblingsthemen irgendwie. Ich bin ja auch Gitarrist. Ja, da durch die E-Gitarre bzw. Elektrifizierung auch der Musik ist natürlich auch eine gewisse Aufbruchstimmung oder die Rock'n'Roll-Rebellion entstanden, denn jetzt war es möglich, dass eine kleine Band mit 3-4 Musikern, mit einem Bass, einem Schlagzeug und einer Gitarre eben an Druck machen konnten und eine Dynamik erzeugen konnten, die vorher nur ein ganzes Orchester eben oder eine Kirchenorgel halt im Mittelalter machen konnte. Da war natürlich, ja, denke ich mal, eine gewisse Aufbruchstimmung da und daraus entstand dann eben Blues, Rock'n'Roll und diese ganze Jugendkultur, die wir heute kennen, wobei da ja eben dann schon das Urheberrecht da war und ich denke mal, durch diesen Kommerz in der Musik, der ist es dann eben auch sozusagen die Rock'n'Roll-Rebellion gezähmt worden, indem dann die verschiedenen Stile immer stärker vermarktet wurden, die jeweiligen Protagonisten als Stars aufgebauscht wurden und seitdem dann wiederum jede junge Generation irgendwie meint, ihre eigene Rebellion machen zu müssen, ihre eigene Musikkultur wieder zu erfinden zu müssen, um dann irgendwann zu merken, dass es doch alles nur kommerzialisiert ist. Ja, oder dass die Großeltern das schon gemacht haben und das nur wieder eine Kopie eines Hype ist. Genau, so ungefähr, ja. Und ja, da kann man natürlich, wenn man da jetzt mal auf die Musikkultur in Deutschland eingeht, da waren wir ja in den 50er Jahren, kurz nach dem Krieg. Und das ist natürlich, das hat mir auch in meiner Jugend, ehrlich gesagt, sehr zu schaffen gemacht, dass es hier gar keine echte Musikkultur gibt. Also ich war da auch immer auf der Suche nach deutschsprachigen Musikern, also nach deutschsprachigen Künstlern. Und gut, ich habe dann sehr viel Deutschrock gehört und sowas. Und da gab es ja auch ein paar interessante Sachen meine Jugend war in den 80ern. Aber um wieder zu den 50ern zurückzugehen, im Grunde war vorher ja schon durch die Nazis im Dritten Reich die Musikkultur mehr oder weniger, also die echte Volkskultur, Musikkultur sozusagen kaputt gemacht worden, indem interessante Musiker ins Exil gehen mussten, wenn sie auch nur halbwegs kritische Musik gemacht haben und nur das, was den Nazis eben genehm war, hier bleiben konnte. Paradoxerweise ist dann ja nach dem Dritten Reich dann, nachdem der Krieg vorbei war, ist dann ja paradoxerweise oder auch verständlicherweise alles, was irgendwie mit Volk zu tun hatte, Volksmusik, eben mit den Nazis oder mit rechts in Verbindung gebracht worden und erst recht geächtet worden. Und seitdem ist hier ja irgendwie eine ganz komische Musikkultur. Volksmusik ist nach wie vor in Deutschland die meistverkaufte Musik, also damit wird am meisten Geld verdient. Aber das existiert irgendwie so, wird von den meisten jungen Menschen eigentlich abgelehnt, existiert irgendwie so, ja, ich glaube Musikantenstadel, ich weiß nicht, ob das heute noch Leuten ein Begriff ist, gibt es das überhaupt noch? Ich gucke kein Fernsehen mehr. Aber gut, in meiner Jugend gab es da Musikantenstadel und das war ein Synonym für Alt-Roma-Musik sozusagen. Also da haben sich alte Leute mit befasst, aber keine jungen Menschen. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr schade, dass da keine echte Musikkultur mehr gab, die von Alt und Jung gehört wird, wie es in anderen Kulturen der Fall ist. Ja, wir stehen hier seitdem sozusagen unter einer Vorherrschaft der angloamerikanischen Kultur. Wir kriegen alles importiert. Als dann der Techno-Musik anfing oder die elektronische Musik, gibt es auch den speziellen Begriff Eurobeat. Es ist Eurobeat, das ist die Musik, die hier für Europa produziert wurde. Meistens noch gar nicht mal von den Europäern selber. Ja, da kann man, also da ist eigentlich die Musikkultur so ein bisschen meiner Ansicht nach stark kaputt gemacht worden, schon durch die Nazis und danach eben auch nicht wieder auf die Beine gekommen. Hingegen in anderen Kulturen, da könnte man zum Beispiel den Reggae nennen aus Jamaika. Da ist in den 50er Jahren durch Rock'n'Roll und die ersten Radios, die da nach Jamaika kamen, Radio, also die ersten Fernseher, also zu der Zeit und eben Radios gab es da schon, aber durch die Rockmusik und Bluesmusik und Jazzmusik, die eben aus Amerika und wo auch immer dann nach Jamaika rüberschwappte, teilweise auch Filmmusik, waren die da alle sehr inspiriert und haben das mit ihrer eigenen Kultur vermischt, also der karibischen Volksmusik, Und daraus ist dann die Ska-Musik entstanden. Aus dieser Ska-Musik haben sich dann weitere Stile entwickelt, wie Dub, Rocksteady und Reggae. Also das sind heutzutage weltverbreitete Musikrichtungen, die jeder gerne oder in fast überall gerne gehört werden. Und das ist eine absolut lebendige Kultur. Und da gibt es auch irgendwo einen schönen Artikel, den können wir dann auch noch verlinken, der zeigt, dass in Jamaika das Urheberrecht eben auch wesentlich lascher ist als in den meisten anderen Ländern, weil es dort eben zur Kultur gehört. Also da gelten die Grundversionen der Lieder sozusagen als Allgemeingut und da macht dann jeder seine eigene Version. Also wenn da jemand ein neues tolles Lied schreibt, dann gibt's sofort 10 Coverversionen von und das trägt ja auch zum Ruhm des ursprünglichen Künstlers bei und so kann sich dann die Musik eben auch verbreiten und gegenseitig inspirieren. Und so hat sich eben dieser Jamaika Reggae dann auch weltweit verbreitet. Also wieder ein Beispiel dafür, dass ein lasches Urheberrecht viel besser zur Verbreitung von Kultur und zur Schaffung von Kunst beiträgt. In Jamaica in 69. I know you can hear it in your house. Thanks to Barja Ska Song. No yak body, no yak body, so. No yak body, no. Wir sind zwischen in den 70er Jahren angekommen. Da wurde so langsam der Kassettenrekorder erfunden und Kassetten haben sich immer mehr verbreitet. Und das hat dazu geführt, dass die Leute halt im Radio die Hitparade aufgenommen haben, gezielt die Sendungen gehört haben, wo halt der Moderator möglichst wenig in die Songs hineingesprochen hat, dass sie sich sozusagen ihre eigene Musiksammlung selber zusammengeschnitten haben. Und schon damals gab es 1977 in der Bravo einen denkwürdigen Artikel, wo all die Argumente der Urheberrechtslobby, die wir heute immer wieder hören, schon damals gesagt wurden, Hometaping is killing music, wer halt die Musik aufnimmt, sie an seine Freunde weiterverteilt, da wird nur noch eine Schallplatte gekauft und danach werden davon 100 Kopien gemacht, das Ganze wird auf dem Schulhof weiterverteilt. Auf Kassetten, die Leute kaufen sich nichts mehr und schon damals haben sich Frank Elsner und auch Thomas Gottschalk in der Bravo zu Wort gemeldet und es gab solche Sprüche wie, die Schallplatte ist zu teuer, wäre sie billiger, würde sie mehr gekauft werden, die Schallplatte hat aber eine bessere Qualität, Also wenn wer wirklich ein Musikfreund ist, der kauft sich die Schallplatte und unterstützt damit auch die Künstler. Und die Schüler haben natürlich gesagt, ja, das können wir uns alles gar nicht leisten, das ist viel zu teuer. Wir müssen natürlich uns das aufnehmen. Und warum sollen wir das nicht aus der Hitparade aufnehmen? Und dann können wir uns unsere Sachen selber zusammenschneiden. Warum soll ich mir ein ganzes Album kaufen, wenn ich davon nur zwei Lieder hören will? Also genau dasselbe, was wir heute immer noch durchsprechen. Das ist alles überhaupt nichts neu. Das sind genau dieselben Argumente, die seit den 70ern, hat die Urheberrechtslobby nichts dazugelernt, bringt immer genau dieselben Argumente. Und damals war es die Kassette, heute ist es das MP3-Format und der iPod, der gegen den hier Walkman. Also da hat sich überhaupt nichts geändert. Und das Merkwürdige ist, die Musikindustrie ist immer noch nicht pleite gegangen. Nee. Sie hat die Pleite immer wieder prognostiziert, aber die Umsätze sind gleich geblieben. Oder sogar gestiegen, gerade Sony wieder gesagt, ja, dass das Internet für sie sogar ein Segen wäre. Aber ja, und schon damals war auch irgendwie, das war gar nichts, glaube ich, Anfang der 80er hatte die Punkband Dead Kennedys auf einer Musikkassette, die sie rausgebracht hatte, auf der Rückseite genau dieses Copying is Killing Music Logo der Musikindustrie. Home Taping is Killing Music. Das war damals eine Kampagne und ich glaube, das hatten aber danach sehr viele Bands, dass sie auf ihrer zweiten Seite geschrieben haben, diese Seite bleibt frei, um gegen das Home Taping zu demonstrieren. Und dann war halt dieser Spruch da drauf. Also ja, genau. Es war zu der Zeit sehr verbreitet. Ich kenne das natürlich nur von den Dead Kennedys. Okay, da stand dann drauf, genau, irgendwie Home Taping is Killing the Record Industry. We left this side blank, so you can help. Die ganze Thematik war damals schon im Grunde dieselbe. Trotzdem befinden wir uns doch eigentlich in den goldenen Zeiten der Musikindustrie. Ne? Also die Einnahmen flossen, man hatte tolle Bands unter Vertrag, man hatte jede Menge Schallplatten verkauft, die CD wurde dann in den 80ern entwickelt. Ja. Das Vinyl war natürlich ein schönes Format, also das finde ich ja wirklich selber ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gibt, diese schöne große Schallplatte, mit wo man ein großes Bild drauf hat und die man sich sehr haptisch ist, eben die CD war dagegen ja eine Verschlechterung. Das Booklet und allein diese Javel Cases, die irgendwie ständig auseinanderknacksen, diese Dinger in der Mitte abbrechen und so. Das ist ja fürchterlich, also im Gegensatz zu dieser schönen Vinylschallplatte, die eigentlich ja die viel haptischer ist. Schallplatte ist sogar noch haltbarer als die CD. Haltbarer ist und viele sagen, sie klingt auch besser und wärmer. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber ich glaube, da ist was dran. Also, dass diese analogen Aufnahmen tatsächlich vielleicht nicht ganz so hoch auflösend sind, aber doch irgendwie wärmer klingen sozusagen als die digitalen Aufnahmen. Zur CD möchte ich euch noch erzählen, dass Philips unter anderem an dieser CD mitentwickelt hat und dass damals schon die Macht der Musikindustrie sehr groß war. Es gab damals dieses gewisse Albumformat und die CD musste genau dieselbe Größe haben wie dieses Albumformat, sonst hätte sich Philips niemals mit einem neuen Tonträger durchsetzen können. Und das zeigt eigentlich, welche Macht die Musikindustrie damals schon gehabt hat. Und dann gab es ja völlig falsche Versprechungen, die uns mit der CD gemacht worden sind. Es wurde uns versprochen, das Format für die Ewigkeit, die CD hält ewig. Heute wissen wir, dass die ersten CDs heute schon nicht mehr abspielbar sind, weil man die falsch verleimt hat und sich da der Leim auf die Tonschicht durchgefressen hat. Und da kann man die heute gar nicht mehr abspielen. Während die Schallplatten, selbst die ersten Schallplatten, die frühesten, die sind heute immer noch abspielbar. Also da hat sich, genau. Ja, sie müssen natürlich gut gelagert werden, also das versteht sich, aber ich meine, man wird ja nicht mit dem Fahrrad drüber fahren, aber wenn ich eine CD und eine Schallplatte gut lagere, dann kann ich die Schallplatte wahrscheinlich in 100 Jahren immer noch abspielen und die CD wird dann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Zu dem Format irgendwie, da gibt es natürlich auch noch ein oder zwei kurze irgendwie Anekdoten. Also die eine ist, dass damals wurde ja schon diese CD erfunden, die so groß war wie eine Vinylschallplatte, also die so 30 cm ungefähr Durchmesser hatte. Die ist dann tatsächlich mal rausgekommen, ja auch, allerdings als Picture-Disc oder es wurden doch auch Videos vermarktet. Also es gab diese große CD schon, wäre also auch damals schon möglich gewesen, Datenträger herzustellen und zu vermarkten, die tatsächlich wesentlich größer sind wo wesentlich mehr drauf passt als auf die CD. Und da hat sich die Musikindustrie ganz bewusst, also da haben sich die Führer zusammen oder die wie nennen sie sich, Vorstandsvorsitzenden. Vorstandsbosse, die Musikbosse. Da zusammengesetzt und haben sich eben genau dagegen entschieden, diese CD, also diese große CD einzuführen, weil das ihr Album, also das Albumformat eben kaputt gemacht hätte. Das Albumformat war ja eben durch die Größe entstanden, die Vinylschallplatte. Größer ging eigentlich nicht. Dadurch passte eben da 10, 11, 12 Stücke drauf. Und das hatte sich so etabliert. Jeder Künstler musste, gab ja auch die Verträge, musste Knebelverträge, mussten die Künstler machen, dass sie so und so viele Alben produzieren. Aber es gab dieses Format eben, das hatte sich etabliert. Und die Musikindustrie wollte natürlich nicht, dass sich dieses Format auflöst. Dann hätten die Leute ja auch schon 100 Stunden Musik oder ich weiß nicht wie viel eben auf einer CD kaufen können. Und das hätte ihr ganzes Konzept durcheinander gebracht. Deswegen haben sie also sozusagen künstlich dieses Schallplattenformat aufrechterhalten. Also sie hätten damals sozusagen schon wissen können, dass das irgendwann crasht, dass das irgendwie irgendwann ja nicht gut geht. Also und dadurch, dass sie das künstlich aufrechterhalten haben, tragen sie da gewisserweise auch Mitschuld, dass dann irgendwann ein relativ radikaler Umbruch kam, das kam dann irgendwann als MP3 erfunden wurde. Kommen wir gleich noch zu. Die zweite Anekdote, die ich noch kurz erzählen wollte zu dem Thema, ist die ich aus diesem Buch von Janko Rotschkas habe, Rip Mix Burn, das Ende der Musikindustrie oder so ähnlich, können wir auch noch verlinken. Das gibt's, glaube ich, weiß gar nicht, ob es das gab's mal unter Creative Commons frei im Internet runterzuladen. Ich weiß gar nicht, ob das noch... Schaut in unsere Linkliste, da werdet ihr auf jeden Fall Informationen dazu finden. Genau. Ja, auf jeden Fall, darin gibt es eben auch noch die Anekdote, dass der Sony-Boss, der damals dann irgendwie darüber zu entscheiden hatte, wie groß jetzt endgültig die CD wird. Also ob sie konnten das ja ein bisschen frei wählen, ob sie nun 12 cm groß wird, also sie ist jetzt 12 cm, oder ob sie 13 oder 11 wird. Und das haben sie dann eben davon abhängig gemacht. Das längste klassische Werk drauf passt, was es gibt, oder das längste, wichtigste klassische Werk, ich glaube, es war irgendwas von Beethoven oder Mozart, einer von beiden muss es gewesen sein. Und dann haben sie die Version rausgesucht, die sozusagen am langsamsten, also die Orchesterversion, die am langsamsten gespielt wurde. Diese Länge haben sie dann als Grundlage genommen. Und das war dann ziemlich exakt diese 12 cm. Und dann hatten sie noch irgendwie ein kleines Problem damit, dass diese CD dann angeblich nicht mehr in die Jackentaschen oder in Sakkotaschen standardmaßmäßig reinpasst. Und dann haben sie aber doch nochmal irgendwie weltweit alle Sakkos vermessen und es hat dann irgendwie doch gerade so eben gepasst. Naja, und so sehen wir ja, heute haben wir diese CD, die so gerade eben in so eine Jackentasche reinpasst. Also, Das ist wirklich wahr. Also da sieht man wirklich, dass das eigentlich alles künstlich gemacht wurde. Auch reine Willkür, ne? Reine Willkür. Aber eigentlich war es damals ja auch schon so, dass die großen Plattenlabels, das weiß ich auch noch aus meiner Jugend, da hatten die auch schon kein gutes Ansehen. Also viele Leute, die jetzt im digitalen Zeitalter auf die Musikindustrie schimpfen, junge Leute, die wissen vielleicht gar nicht, dass damals schon die Musik, die großen Major-Labels verrufen waren und ständig teilweise von selber Sublabels, kleine Labels gegründet haben, die dann wieder anders hießen, damit man nicht merkt, dass das jetzt in Wirklichkeit Sony ist oder EMI oder Time Warner oder Universal. EMI hat übrigens pleite gemacht, also mittlerweile gibt es nur noch drei dieser Major-Labels, die besitzen über 80% aller gehandelten Musikrechte, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall waren sie damals schon gehasst, weil sie im Grunde Monopolisten waren. Ich möchte dazu ein bisschen ausführen, wenn jemand so einen Vertrag bei der Musikindustrie unterschrieben hat, dann hat er hier eigentlich keine Rechte bekommen, sondern er hatte eigentlich nur Pflichten. Also da stand da drin, du musst so viele Alben pro Jahr oder pro Zeitraum produzieren, du hast Anweisungen von uns anzunehmen, du hast dich so und so zu kleiden, du hast diesen Stil zu verfolgen. Und die haben ja, die wollten ja Mainstream-mäßige Musik machen, die sie auch verkaufen können. Und da mussten sich die jungen Bands also ziemliche Knebelverträge gefallen lassen, um überhaupt in diesen Markt reinzukommen, und das war nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Also da waren nur Pflichten in dem Vertrag drin, also keine Rechte. Aber der Traum, einmal berühmt zu werden oder so, hat die Leute dann doch dazu verleitet, diese Verträge zu unterschreiben. Oder sie sind halt zu diesen Sublabels gegangen, weil sie dachten, dass sie es dort besser hätten. Aber das war eigentlich genau dasselbe Wein, bloß in anderen Schläuchen. Ja, die Sublabels, gut, wie gesagt, das waren teilweise ja kleine Labels, die entweder extra gegründet wurden von den Großen, damit sie das nicht so auffiel, oder eben tatsächlich kleine Indie-Labels. Also damals gab es ja auch schon die Indie-Szene, also ich glaube, der Name ist irgendwie als Name sogar für eine ganze Musikrichtung zeitweise verwendet worden, Indie-Musik, aber das kommt ja auch von den Independent-Labels. Es gab die Indie-Labels, die kleinen Indie-Labels, die eben unabhängig waren von den Großen. Und die natürlich viel höheres Ansehen hatten. Im Grunde haben die aber ja eigentlich auch nur als Perlenraussucher für die Großen sozusagen fungiert. Das hat dann irgend so machen einen, sie doch aber heute immer noch, oder? Machen sie heute immer noch, beziehungsweise heute gibt es ja immer weniger. Also ich bin auch, vertrete ja auch die Meinung, dass das teilweise auch die Creative Commons Musik leider hauptsächlich den Indie-Labels schadet und nicht den Großen. Weil diese Funktionen, die damals... Das hat eben auch mal einer auf Gullicom, gab es mal ein Interview mit so einem Chef von so einem Indie-Label, der aufgegeben hat, der da so ein bisschen geschimpft hat, auch auf die Konsumenten, dass sie sozusagen jetzt die armen Indie-Labels leiden müssen und dann die Großen nicht. Und dass sie ja eigentlich diejenigen waren, die immer diese Aufgabe übernommen haben, dieses Perlen raussuchen. Sie haben kleine Künstler, haben da viel mehr Engagement reingesteckt natürlich als die Großen, weil die Großen, die konnten sich da auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die ganzen 80% aller gehandelten Musikrechte, die sie haben, da kann ihnen keiner mehr das Wasser abgraben. Die Kleinen, die mussten natürlich immer noch Arbeit reinstecken, tatsächlich mal unbekannte Künstler finden, die was auf dem Kasten hatten, die dann aufbauen. Ja, und wenn die dann irgendwann mal bekannt waren, dann sind sie irgendwann zum Major-Label gegangen. Ab und zu gab es auch mal andersrum. Es gab auch mal, ich glaube, Prince hat mal irgendwann seinen Major, ich weiß gar nicht, über welchem Label, die hat er mal irgendwann den Vertrag irgendwie gekündigt und ist dann mal zu dem Kleinen gegangen oder hat sein eigenes gegründet. Und manche große Musiker, die schlau waren, Johnny Cash zum Beispiel, hat von vornherein seinen Kram selber vermarktet, also hat am Anfang sehr viel selber vermarktet und so weiter. Oder haben eigene Labels gegründet. Es gab auch Bands, die das geschickt ausgenutzt haben, die sich von den Großen tatsächlich mal, die es mal geschafft haben, sich von denen bekannt machen zu lassen und sich eben nicht in Knebelverträge haben locken lassen. Aber das waren, denke ich, eher die Ausnahmen. Also im Grunde genommen, ja, kann man eigentlich sagen, dass die Indie-Labels die Perlen, wie gesagt, die Kleinkünstler aufgebaut haben. Und im Nachhinein... haben die Großen daran verdient. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende der goldenen Zeiten der Musikindustrie. Und das Problem ist, dass die Musikindustrie einfach zu groß, zu mächtig und auch zu gierig wurde und dass immer mehr Trends immer schneller vermarktet wurden und dass der Markt eigentlich gar nicht mehr so aufnahmefähig war. Kannst du uns da nochmal kurz beschreiben, wie das Ende der goldenen Zeiten so aussah? Ich würde das so Ende der 80er einsortieren, Anfang der 90er. Gut, da ist natürlich auch die... die Musik zu sehr kommerzialisiert worden. Die Musik ist natürlich einerseits sehr kommerzialisiert worden, andererseits da kam natürlich jetzt auf einmal vieles zusammen, denke ich mal. Also die Musik, dadurch, dass die digital geworden war, das ist ja nicht nur die Wiedergabe der Musik, sondern auch die Musikproduktion ist ja digital geworden. Dadurch ist natürlich viel einfacher geworden, Musik zu produzieren. Da ist dann eben Techno entstanden, die DJ-Kultur halt, also beziehungsweise ja, im Hip-Hop zum Beispiel schon vorher in den 80ern vorweggenommen. Also dass der DJ sozusagen auch ein höheres Gewicht bekam auf Partys und so weiter, oder in Clubs, wo eben jetzt sozusagen der Musik live gemixt hat. Es ist sozusagen da hat natürlich eine andere Musikszene entstanden und also ja durch die Digitalisierung der Musik es ist für den Einzelnen einfacher geworden, Musik zu produzieren und ja, da am Rap zum Beispiel oder beziehungsweise Hip-Hop sieht man ja auch, dass da eben die vom Urheberrecht das mehr oder weniger kaputt gemacht wurde, dieser Stil, da gibt es ja auch einen schönen Film, der da mit, glaube ich, Public Enemy sagen da eine Menge drüber, wie das passiert ist, dass sie eben, ja, der Hip-Hop hat ja so angefangen, dass die Leute, dass da ein DJ war, der mit mehreren Plattenspielern da die Hintergrundmusik gemixt hat aus Samples und auf einem Plattenspieler lief ein Beat, auf dem anderen Plattenspieler hat er ein paar Samples reingemischt und so weiter. Und das war ja eigentlich Sample-Musik von Anfang an, wo dann jemand drauf gerappt hat, der dann irgendwie dazu gesungen hat. Und das war natürlich, am Anfang war da ein riesiger Aufbruch und ziemlich schnell waren auf einmal die Anwälte da und haben angefangen, wegen den Samples da zu klagen, wegen jedem kleinsten Schnipsel. Und das wurde natürlich immer krasser, bis es heutzutage eigentlich kaputt geklagt wurde, diese ganze Szene, ja. Ja, hören wir uns doch aus der Zeit etwas elektronische Musik an. Wolltest du ja zuerst nicht drin haben. Da muss man natürlich zu erklären, dass das ironisch gemeint ist. Also der Künstler Panik, auch ein Softwareentwickler, soweit ich weiß, der macht natürlich elektronische Musik und habe ich es tatsächlich deswegen ausgewählt, weil ich persönlich nicht so sehr auf elektronische Musik stehe, aber also das ist aber ironisch gemeint. Ja, sehr schön. Da hat mir tatsächlich der Humor gefehlt, als ich das Lied das erste Mal gehört habe. Aber jetzt, wo du mir das erzählt hast, kann ich durchaus die ironische Seite daran erkennen in dem Lied. Wir befinden uns in den 90ern und das war Mitte der 90er, als eigentlich die Weichen für unser heutiges Urheberrecht gestellt worden sind. Mitte der 90er sind die Weichen für ACTA, die Körper der Urheberrechtsnovelle, gelegt worden. Und rübergeschwappt ist eigentlich wie alles immer aus den USA. Und das ist aus den USA eigentlich bekannt als dieser Mickey Mouse Protection Act. Man wollte das Urheberrecht, also immer wenn ein Mickey Mouse Film kurz davor stand, gemeinfrei zu werden, hat Disney seine gesamte Lobbykompanie zusammengetrommelt und die haben auf den Kongress so lange eingewirkt, so viele Spenden gemacht, bis der Kongress entschieden hat, jetzt verlängern wir das Urheberrecht doch nochmal. Ich habe schon erklärt, dass das problematisch ist, aber die Gegner, also die Befürworter des Urheberrechts sagen, auch unendlich minus eins ist immer noch eine begrenzte Urheberrechtszeit. Aber eine Sache konnte mir bis jetzt immer noch kein Befürworter des Urheberrechts erklären. Und zwar ist ja das Urheberrecht ursprünglich erfunden worden, um die Schöpfung zu belohnen und dass mehr geschöpft werden kann. Das Urheberrecht soll den Künstlern und auch der Wissenschaft ermöglichen, überhaupt neue Schöpfung, neues Wissen, neue Musikstücke, neue Kultur zu erfinden. Und wie man jetzt durch nachträgliches Verlängern des Urheberrechts wieder die Schöpfer anregen kann, Neues zu schaffen, also das will mir nicht in den Kopf und das konnte mir bis jetzt eigentlich auch noch keiner erklären. Kannst du das verstehen? Nee, ehrlich gesagt natürlich überhaupt nicht. Ich denke mal, das deutete sich ja schon an, als du was bei dem, was du über das Statute of N erzählt hast, dass das eben auch schon nicht, also von Verlegerseite her initiiert wurde und eben nicht von den Urhebern. Also es war auch da, glaube ich, schon nicht gedacht. Und das wird uns heute einfach erzählt, dass das der Grund wäre für das Urheberrecht. Das ist natürlich nicht so. Und ja, da kann man natürlich jede Menge Beispiele bringen, warum das nicht so ist. Ich finde, da kann man jetzt auch den Vergleich ziehen. Im Mittelalter hat ja die Kirche das Wissen verwaltet und hat es nur ausgewählten Personen zur Verfügung gegeben. Und dass jetzt diese Rolle eigentlich die Verwertungsindustrie übernommen hat. Sie entscheiden, wie und zu welchem Preis sie ihr Wissen verfügbar machen und wollen halt ihre Macht mit allen Mitteln verteidigen. Und jeder, der halt sich über andere Kanäle an diesem Wissen bereichern möchte, na, ich will nicht sagen bereichern, wer diese Kultur eigentlich genießen will, die ja teilweise gemeinfrei vorher war, der soll halt zur Kasse gebeten werden. Ja, nicht nur, ja. Auch ich als, also ich, leider verstehen das auch nicht alle Musiker. Ich bin ja selber Musiker und versuche es anderen Musikern oft langsam aber sicher verstehen das immer mehr. Aber leider verstehen sie es auch oft nicht so, weil sie in der Denkweise leider viel zu sehr drin sind, dass sie eigentlich selber auch als Musiker oder als Künstler, Urheber ja was davon haben. Da könnte man jetzt diesen Spruch bringen mit auf den Schultern von Riesen stehen. Wer war das noch gleich, der das gesagt hat? Der Spruch wird eigentlich Newton zugesprochen, ist, geht aber wahrscheinlich auf die griechische Mythologie zurück, weil man glaubt, es könnte ein Zwerg gewesen sein, der auf Riesen stand. Und auf der Schulter von einem Riesen stand und deswegen konnte er viel weiter sehen. Aber was Newton damit eigentlich ausdrücken wollte, war ja, dass er auf das Wissen der Generation vor ihm zugreift, dass er ohne dieses Wissen eigentlich gar nicht in der Lage gewesen wäre, seine Wissenschaft zu erfinden. Und ein Musiker bedient sich ja auch, sag ich mal, wenn man es genau nimmt, aus der Musiktheorie noch von Pythagoras, weil das ist ja heute immer noch das, wonach wir musizieren, die mathematischen Grundlagen. Und insofern werden ja nur Sachen kopiert, neu zusammengeschnitten und so weiter. Und ohne meine Schulbildung wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Lage, einen Artikel zu schreiben oder einen Podcast zu machen. Und sag ich mal, hat jetzt mein Lehrer ein Urheberrecht darauf, was er mir beigebracht hat. Also der Begriff geistiges Eigentum, den kann man natürlich nicht mit materiellem Eigentum gleichsetzen. Und das verstehen die Leute auch nicht. Und sie haben eigentlich schon immer kopiert auf Kassetten. Und jetzt MP3s. Ja, und da ist natürlich sehr schwer, den Leuten das beizubringen. Ja. Und das hat natürlich auch die Musikindustrie gemerkt und hat sich deswegen mit ihrer Urheberrechtslobby immer mehr zur Verschärfung dieses Urheberrechts halt beigetragen. Ja, also wie gesagt, also für den Musiker ist es ja auch eben nicht nur, dass man sich auf Versatzstücke oder kleine, auf die Musikkultur, natürlich, das ist sowieso der Fall, dass man bestimmte Harmonien verwendet. Also da gibt es natürlich immer, da greift man natürlich immer auf schon Bestehendes zurück. Aber ich würde da auch nochmal gerne betonen, also was die Musiker meiner Ansicht nach oder viele Musiker zu wenig verstehen, ist, dass angenommen, es gäbe, also wie gesagt, ich bin nicht für eine ganze, die komplette Abschaffung des Urheberrechts, aber wenn man sich einfach mal vorstellt, es gäbe das nicht mehr, nicht mit dem Anspruch oder in dem Sinne wie heute, dann könnte ich als Musiker ja auch, wie es eben früher war, einfach ein Volkslied nehmen, wie La Paloma, was jetzt irgendwo aus einer anderen Kultur stammt, und darauf meinen eigenen Text machen und müsste nicht erst 1000 Urheberrechte einholen, eben zum Beispiel. Oder man kann so eine Kultur wie die Hip-Hop-Kultur, das Samplen, das, sowas wäre alles kein Problem gewesen. Aber auch, ja, auch nach der klassischen Art Musik zu machen, Volksmusik eben, hat eben so funktioniert. Man nimmt irgendein Lied und macht seine eigenen Texte drauf. Also das ist heute immer noch gang und gäbe, fällt den meisten Leuten gar nicht auf irgendwie, weil die meisten Leute, die Musikindustrie, die hat ja zum Beispiel die ganzen Rechte. Sie kann jetzt also sozusagen hingehen und irgendwie Klaus und Klaus hießen sie, glaube ich, haben mal das Lied gemacht an der Nordseeküste, Ram Tam Tam Tam. Das ist ein irisches Volkslied, wo aber natürlich die Urheberrechte abgelaufen sind. So, es weiß kaum einer in Deutschland, dass das im Grunde ein irisches Volkslied ist, auf das zurückgegriffen wurde. Okay, in dem Fall brauchten sie die Musikrechte noch nicht mal, aber wenn jetzt irgendein Konzern wie Sony, der kann jetzt irgendeinen dämlichen, unbekannten Künstler hinstellen, der einfach nur gut aussieht, gibt ihm die Rechte an irgendeinem Lied, was sie sowieso haben, und macht ihn damit bekannt. Und wo sie wissen, das Lied zieht, das ist gut und so weiter. Weil sie haben ja eh 80% aller Musikrechte, also diese drei Konzerne haben 80% zusammen oder über 80%. Und das heißt, diese drei Konzerne können jetzt unsere Kultur bestimmen, weil auf diese ganze Kultur, auf diesen ganzen Kulturschatz können ja jetzt nur wieder diese Leute zurückgreifen, die Verträge bei diesen Konzernen abschließen. Und ja, das ist doch keine Kultur, das ist krank. Ja, und ich glaube, zum richtigen Bruch, sag ich mal, mit der Verwertungsindustrie, der Musikindustrie, kam es dann mit der Erfindung der ersten Tauschbörse Napster. Und dort wurde dann halt Musik frei im Internet verteilt. Also was früher auf dem Schulhof gemacht wurde mit Kassetten, konnte jetzt jeder im Internet machen. Jeder konnte im Internet sich die Musik runterladen. Und da sind ja sozusagen alle Warnlampen bei der Musikindustrie angegangen. Da wurden Anwälte losgeschickt, da wurde geklagt. Am Anfang erstmal nur gegen diesen Napster-Betreiber. Aber damit war dieser Bruch da, und da hat plötzlich angefangen, die Musikindustrie ihre Kunden zu verklagen und sie als Piraten zu bezeichnen. Bevor wir dieses Thema weiter erläutern, hören wir uns da ein Lied an von Bernie Hart, You're a Pirate, das eigentlich beschreibt, dass jeder Internetnutzer eigentlich ein Pirat ist. Ja, man will die Idee, do what you want, because a pirate is free. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Ha ha ha, you are a pirate. We use the web to share some files with the music of all styles. If you get us off another way, we correct the DRM and we say hooray. If you like to share some files, you are a pirate. Wake and core, yeah, affinity. Being a pirate is all right with me. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Are you a little man? Don't let them fast and don't let them fast. Hang the black flag at the end of the mast. You are a pirate. Ha ha ha, you are a pirate. Yeah. We're downloading as quickly as you wink, cause copying is good, and you can't stop it anyway. We are no thieves, cause this is our privacy. This is piracy. Pirates, we are proud to be. If you love your privacy, you are a pirate. Then ho, being a pirate is all right with me. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. I am higher than best. Down on the fence, right down on the fence. Take the rack, take at the end of the mess. You are a pirate. Ha ha ha. You are a pirate. Ja, also während bei der Musikindustrie alle Warnlampen angingen, alle Anwälte eingeschaltet wurden, scharf geschossen wurde, hat diese erste Tauschbörse Napster bei den Musikern gemischte Gefühle ausgelöst. Einige Musiker haben sich gesagt, ja, was wollen wir eigentlich? Wir wollen, dass unsere Fans die Musik hören. Und wenn sie uns halt mögen, dann werden sie das auch kaufen. Sie kriegen ja den Mehrwert, sie kriegen halt die CD, sie kriegen das Booklet dazu. Wenn sie das an der Tauschbörse runterladen, haben sie nur die nackten MP3s. Das reicht den Fans vielleicht nicht. Außerdem können sie Merchandising-Artikel bei uns kaufen. Aber es gab auch Bands, die haben ganz knallhart gesagt, wie die Band Metallica, nein, das wollen wir nicht. Wer das runterlädt und uns nicht bezahlt, der ist ein Pirat und der ist nicht unser Fan. Und die haben wirklich angefangen, ihre Fans zu verklagen. Und das waren halt nicht nur einfache Fans, die sich halt aus Tauschbörsen was runtergeladen haben, sondern das waren auch Homepage-Betreiber, die halt auf ihre Homepage die Musik draufgepackt haben. Zum Beispiel haben sie dort Bilder von Konzerten gemacht und haben dann auch die Musik dazu gemacht, um das Ganze musikalisch zu untermalen. Und da hat Metallica gesagt, das dürft ihr nicht. Und das ist auch kein Tribut an uns als Fans. Ihr habt das Urheberrecht verletzt und ihr hättet das halt lizenzieren müssen und sonst dürft ihr das nicht öffentlich ins Web stellen. Und die haben halt rigoros ihre Fans verklagt und haben da doch ein... mächtigen Disput ausgelöst, weil da haben die Fans natürlich dann auch gesagt, ne, wollen wir Fan von einer Band sein, die uns lieber verklagt, als uns als Fans zu akzeptieren? Und ich meine, wir machen ja diese Homepage, um dieser Band zu imponieren, nicht damit wir verklagt werden. Also ich habe früher mal gerne Metallica gehört und seitdem, also boykottiere ich sie auf jeden Fall. Und naja, also da gibt, denke ich, also ich verstehe auch nicht, wieso die, also die sind einfach schon wahrscheinlich senil, alt und irgendwie mit Drogen vollgestopft, sodass sie überhaupt nichts mehr merken. Prince, den ich eben, ich glaube, das kam eben fast ein bisschen positiv rüber, als ich sagte, dass er zum Indie-Label gegangen ist, der hat ja auch seine Fans verklagt. Also ja, da, ich glaube, viele Leute, es ist natürlich auch schwierig, sich aus der Thematik dieser Urheberrecht, also wie es vorher war, einfach rauszudenken. Das sind diese, ja, durch Napster, für die meisten war das ja völlig neu. Und ich denke, dadurch mussten sich die Leute erstmal in die Thematik reindenken. Ich habe selber auch ewig gebraucht, bis ich, da ich ja selber kreativer bin, bis ich irgendwie dass die Thematik für mich so weit durchdacht habe, dass ich wirklich gemerkt habe, ja, wie schlimm das eigentlich ist mit dem Urheberrecht oder wie nachteilhaft das überhaupt ist, weil im Grunde blickt ja keiner wirklich durch. Das ganze Urheberrecht ist so komplex und kompliziert, dass selbst die meisten Musiker überhaupt nicht durchblicken, damit gar nichts zu tun haben wollen. Die sagen, ich will, es ist alles sowieso zu kompliziert und können sich auch gar nicht vorstellen, dass es einfacher wäre. Und wollen die auch Musik machen und nicht sich ins Urheberrecht-Thematik einarbeiten. Aber ja, und deswegen sagen sie, okay, da brauche ich sowieso irgendwie einen Manager für, der sich um sowas kümmert und das wird schon irgendwie gut sein für mich. Also nun, keiner macht sich wirklich Gedanken, wie es funktioniert und dass es eventuell extra so kompliziert sein könnte, damit sie sich damit nicht befassen und schön über den Tisch gezogen werden können. Das merken sie jetzt, glaube ich, auch erst so langsam, ja. Auf jeden Fall hat sich der Ton, sag ich mal, zwischen Musikkonsumenten und Musikindustrie verschärft. Und es verschärfte sich weiter, sag ich mal, durch solche Organisationen wie die GVU. Die Gesellschaft für Verfolgung von Urheberrechten wurde ja deswegen gegründet, weil Sony hat gemerkt, wenn ich meine Kunden verklage, dann macht sich das schlecht, wenn die im Weihnachtseinkauf eine PlayStation kaufen wollen oder ein bisschen Musik von mir unter dem Weihnachtsbaum legen wollen. Dann sollen die sich nicht unbedingt daran erinnern, dass ich sie gerade verklagt habe. Und deswegen haben die GVU gegründet, weil dann konnte nämlich die GVU die ganzen Leute verklagen. Und die Leute haben das nicht mehr in Zusammenhang gebracht, dass da Warner, Sony und die ganzen anderen Konzerne eigentlich dahinter stecken und dass sie eigentlich über diesen Verein verklagt werden. Und da kam dann auch dieser Werbespot auf, Raubkopierer gehören in den Knast. Ich glaube, wir kennen das alle, irgendwie noch dreimal singen und dann kommt Papi wieder zurück, ne? Bis zu 4 Jahre oder 5 Jahre Knast für Raubkopierer. Ich meine, da ist natürlich einiges durcheinander geworfen worden. Ich meine, wenn man gewerblich raubkopiert, sag ich mal, wenn ich in Russland ein schwarzes Presswerk habe und das Ganze dann verkaufe und damit riesig Umsatz mache, da kann sich jeder sehen, da ist kriminelle Energie dahinter, das ist eventuell nicht in Ordnung, das zerstört den Markt. Wenn ich mir aber zu Hause eine Datei runterlade und auf meine CD brenne, vielleicht noch meiner Freundin weitergebe oder meiner Mutter, da hat auch der CCC gefragt, ist es jetzt verboten, bringt dich Liebe jetzt in den Knast, wenn ich jetzt meiner Freundin eine individuell zusammengestellte CD brenne, komme ich dann schon in den Knast? Und das Wort Raubkopie ist ja auch bewusst gewählt worden. Der Raub ist ja im strafrechtlichen Sinne immer, ich tue jemandem Gewalt an. Aber wenn ich jetzt etwas kopiere, dann habe ich ja niemandem Gewalt angetan. Ich habe ja noch nicht mal etwas geklaut, weil die Daten sind ja immer noch da. Ich habe nur eine Kopie von den Daten erstellt. Und das ist ja auch das Tolle im Internet. Ich kann halt mit relativ niedrigen Kosten, kann ich halt die Sachen weiterverteilen. Das Problem ist nur, diese Kostenersparnis, die kommt natürlich bei uns nicht an. Also die ersten MP3s, die verkauft werden sollten, die waren ja noch viel teurer, als hätte ich mir die CD gekauft, weil die Musikindustrie natürlich nur die Dollarzeichen in den Augen hat. Und wenn ich jetzt zu Napster gehen kann und mir das Ganze umsonst runterholen und nicht $5 oder so pro Song bezahlen muss, dann mache ich das natürlich, zumal ich als Schüler ja sowieso relativ wenig Geld zur Verfügung habe. Und die Leute, sag ich mal, die relativ gut verdienen, die haben halt wenig Zeit, die können sich nicht um so einen Frickelkram wie Napster kümmern, die gehen dann auch in den Laden und kaufen sich die Sachen. Und das ist, glaube ich, der Denkfehler bei der Musikindustrie, dass sie glauben, sie könnten jeden zu ihrem Kunden machen und dass jeder Download ein verpasster Kunde ist. Aber ich meine, wäre es wirklich möglich, den Kopierschutz zu erfinden, der das Kopieren unmöglich macht, dann würden einfach diese Leute darauf verzichten. Das geht ja gar nicht, allein schon wegen der sogenannten analogen Lücke, die ja auch rechtlich bekannt ist. Also die, man kann ja jederzeit alles, was man... Ja, man muss ein Mikrofon nur in die Luft halten, dann kann man alles wieder aufnehmen. Ne? Oder eben noch besseren Kopfhörerausgang, Kabel reinstecken und das Ganze wieder aufnehmen. Und schon kann man es in fast verlustfreier Qualität aufnehmen. Das ist sogar legal. Also insofern ist es eigentlich sowieso alles lächerlich. Das Problem ist doch, das versteht doch keiner. Warum darf ich ein MP3 digital mir nicht von der CD rennen? Ja, wie gesagt, die Musikindustrie hat natürlich eben mit diesen ganzen Kampagnen irgendwie versucht, sozusagen, ich glaube, sie war, also deswegen, ich glaube, dass sie gar nicht irgendwie jetzt Verluste gesehen haben oder weil sie, ja, sie, ich glaube, sie wussten ganz genau, was sie machen. Sie wussten einfach ganz genau, dass sie ihre Rechte weiter ausdehnen können. Also es ist ja so, dass de facto die Rechte verschärft wurden seitdem. Also was sie früher durfte, man Sachen auf Kassette kopieren, das war dann eben durch Pauschalvergütung abgegolten. Können wir auch nochmal drauf kommen, über die Pauschalvergütung, was davon zu halten ist. Aber es war auf jeden Fall legal, Kassetten aufzunehmen für die Freundin. Was es auch heute noch ist. Du sprichst jetzt von der Privatkopie. Also man durfte sich privat zu Hause Kopien machen und auch aus dem Radio aufnehmen. Und auch mehreren Leuten. Und irgendwie im Zuge dieser ganzen Kampagnen, wo die Musikindustrie, die ja auch mit der Medienindustrie, sag ich jetzt mal, mit den großen Medienkonzernen mehr oder weniger teilweise unter einer Decke steckt, beziehungsweise an einem Strang zieht, weil die natürlich auch daran interessiert sind, solche geistigen Eigentums, in Anführungszeichen, Rechte möglichst scharf zu halten, damit sie ihre Monopole wiederum im Internetzeitalter sichern können. Deswegen sind sie natürlich voll auf deren Seite und können diese Kampagnen, fahren diese Kampagnen gegen den Musiknutzer, der kopiert. Und dann war es eben, auch in den 90ern, dass da ein Gericht entschieden hatte, dass man eben 7 Privatkopien machen darf. Also ich darf jetzt Privatkopien machen, aber nur 7. Ich darf jetzt 7 Freunden irgendwas kopieren und mehr nicht. Also das ist eine völlig willkürliche Zahl, die einfach zeigt, das ist, wo ist dann Anfang und Ende und wer kann das alles kontrollieren? Und da sieht man ja auch, dass letztendlich, um das zu kontrollieren, was ich meiner Freundin kopiere oder wem auch immer, dann muss man eben in private Daten, dann kommen wir jetzt auf die Privatsphäre, also da muss man in die privaten Daten eben reingucken. Man muss entweder auf den privaten Festplatten gucken oder auf den privaten iPod oder, jetzt habe ich hier auch noch Schleichwerbung für eine Firma gemacht, für die ich überhaupt keine Werbung machen will, egal. Also auf den privaten MP3-Player gucken oder eben private Datenpakete, also in die Datenpakete reingucken, die man über private Leitungen schiebt. Und dann kommen wir auf die Aufweichung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und die Verhältnisfrage stellt sich ja auch. Ist es denn noch verhältnismäßig, sag ich mal, für eine Industrie? Ich glaube, Fefe sagte mal, die ungefähr so viel Umsatz macht wie die Waschmaschinenindustrie, dass sie wir denen Gesetze einräumen, dass sie in unsere Privatsphäre reingucken können, nur um ihr veraltetes Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, die noch nicht mal nachweisbar Umsatzverluste haben, dadurch, dass halt kopiert wird, weil man kann das Ganze ja auch als Werbung betrachten. Und ich meine, wenn nicht so viele Leute die Sachen sich im Internet anhören würden, Man hat ja, es gab ja auch schon Studien, dass gerade die Leute, die in Tauschbörsen sehr aktiv sind, gerade mehr Musik kaufen als Leute, die das halt nicht tun. Also wenn die nicht mal verstehen, dass das Werbung für sie ist, dass man diesen Leuten so viel Macht einräumt. Aber auf jeden Fall wollte ja mit dem Begriff Raubkopie die Verwertungsindustrie die Privatkopie kriminalisieren. Als sie das nicht geschafft haben, haben sie dann DRM eingeführt. Eigentlich Digital Right Management, aber es ist eigentlich ein digitales Restriktionsmanagement. Und zwar haben sie nämlich versucht, einen Kopierschutz sozusagen in die Dateien einzubauen. Und jetzt kann ja jeder die Logik dahinter sofort sehen. Wenn dieser Kopierschutz funktionieren würde, dann bräuchten wir ja gar keine Gesetze. Weil dann, wenn dieser Kopierschutz funktionieren würde, könnte man es nicht kopieren. Man könnte es sich nur legal erwerben. Weil der Kopierschutz aber nicht funktionierte, haben sie natürlich zu Gesetzen gefordert, die es verboten haben, diesen Kopierschutz zu umgehen. Und jetzt fragt sich natürlich der, sag ich mal, logisch aufgeklärte Mensch, kann es ein Kopierschutz sein, wenn ich ihn mitkopieren kann? Da sagt die Musikindustrie, ja natürlich ist es ein Kopierschutz und es ist dir verboten, es zu umgehen. Aber ich meine, den Schwachsinn dahinter, den versteht glaube ich jeder. Aber auf jeden Fall hat auch die ganze Szene im Internet gemerkt, da weht jetzt ein neuer Wind und dann kam auch dieser Begriff Content Mafia auf. Weil wenn ich zum Raubkopierer abgestempelt werde, dann ist das vielleicht auch eine Mafia, die diese Rechte verwaltet und die mich nicht an dieser Kultur halt teilhaben lassen will. Und das Problem am Urheberrecht ist, dass ich es automatisch habe. Also wenn ich in Deutschland irgendetwas erschaffe, bin ich automatisch der Urheber und niemand darf es kopieren. Das ist ein Problem. Und dieses Problem wollte man eigentlich mit der Creative Commons Lizenz umgehen, weil viele Leute machen ja im Internet, erschaffen sie hobbymäßig etwas, woran sie eigentlich auch nichts verdienen wollen, aber sie wollen vielleicht genannt werden und dann kann ich das zum Beispiel unter die CC BY Lizenz stellen. Oder ich will als Künstler berühmt werden, dann kann ich sagen, man kann es verwenden, aber nicht für kommerzielle, nicht kommerzielle Zwecke. Parallel gibt es natürlich auch noch Public Domain, da sage ich, alles was ich schaffe ist gemeinfrei und dann sage ich, es ist mir hobbymäßig entstanden, ich will damit nichts verdienen, ich stelle es der Allgemeinheit zur Verfügung. Und wenn ich das halt auf meiner Homepage angebe, dann können auch auf diesen Sachen andere aufbauen. Wenn ich aber nur etwas online stelle und nichts dazu schreibe, dann habe ich das Urheberrecht und streng genommen darf es dann keiner kopieren. Wobei da natürlich das, die Creative Commons Lizenzen, ja, also da wie du schon sagst, also das Urheberrecht sozusagen, dass man es automatisch hat, als Problem angesehen wird, das kann eigentlich meiner Ansicht nach eben aber auch nicht so ganz das Problem sein, weil, wie gesagt, das, wie eben schon erwähnt, das angloamerikanische Urheberrecht ist ja so, dass dort das Copyright registriert werden muss, oder beziehungsweise sowas früher mal, mittlerweile ein bisschen anders, egal. Auf jeden Fall, dass der Urheber, also da bin ich durchaus für, dass der Urheber von Grund sich aus ein Recht hat, zum Beispiel also die Urheberpersönlichkeitsrechte, das heißt das Namensnennungsrecht, dass man genannt werden muss als Urheber, das ist ja gut, dass das so ist. Gut, das wird in den Creative Commons Lizenzen auch berücksichtigt. Andererseits, ja, Creative Commons Lizenzen, die sind ja auf, sage ich mal, nach dem Vorbild der freien Lizenzen im Softwarebereich entstanden. Und ich denke, da ist aber natürlich ein großer Unterschied, oder zumindest ein mittelgroßer. Die, im Softwarebereich, der komplette Bereich ist natürlich neu gewesen. Software gab es ja noch nicht so lange und da gibt es natürlich durchaus realistische Chancen, dass sich zum Beispiel ein Betriebssystem wie Linux irgendwann durchsetzen kann in gewissen Bereichen oder in, gewisse Open-Source-Programme sich tatsächlich durchsetzen können. Bei Musik sehe ich die Chance eigentlich nicht, dass sich CC-Lizenzen ähnlich, wie es im Softwarebereich ja gedacht ist, dass sich das wie ein Virus sozusagen verbreitet und immer mehr Software dann frei lizenziert ist oder frei ist. Das, die Möglichkeit sehe ich im Musikbereich nicht, weil wie gesagt, über 80%, also die Musikkultur gibt es ja schon, also dieses Urheberrechtskultur, sag ich mal, in Anführungsstrichen Kultur, gibt es ja schon viel länger und wie gesagt, über 80% aller gehandelten Rechte sind in der Hand dieser drei großen Major-Labels und daher ist es natürlich so, dass Creative Commons Lizenzen das nie ersetzen können. Also diese ganze Musikkultur ist bereits in den Händen, also ist bereits privatisiert sozusagen und lässt sich da auch nicht so einfach rauslösen. Und deswegen ist es natürlich so, dass Creative Commons Lizenzen meiner Ansicht nach, also da habe ich ein bisschen Kritik auch zumindest daran, diese Lizenzen überzubewerten, Es ist nicht die Lösung dieser Urheberrechtsproblematik, deswegen wird es meiner Ansicht nach von einigen Protagonisten aus dem Bereich, jetzt Piratenpartei und Umfeld, zu sehr da propagiert als irgendwie die Lösung der Probleme, was es nämlich überhaupt nicht sein kann, weil letztendlich, wie gesagt, wie ich eben schon mal sagte, es hat die meiner Ansicht nach hauptsächlich den kleinen Labels geschadet und den großen eben nicht. Und heute sieht man, dass jetzt YouTube und Flickr und wie sie alle heißen, die profitieren massiv von den Lizenzen. Ich kann aber als Künstler, komme ich nicht um YouTube und Flickr rum, also zumindest noch nicht, um meine Werke bekannt zu machen. Wenn das irgendwann mal anders ist, wenn es da freie Plattformen gibt, auch selbst Jamendo, die größte Plattform, also es strebt alles da nach Monopolen irgendwo und da zeigt sich, da müssen generelle politische Lösungen gefunden werden. Das kann nicht sein, das kann nicht über diese Lizenzen funktionieren. Vor allem, weil die letztendlich das Ganze, die bauen ja auf dem Urheberrecht auf, sie akzeptieren also erstmal das Urheberrecht, wie es ist und sie brauchen es sogar. Und dadurch kann es, die Kritik habe ich eben auch schon gelesen, es kann sogar dadurch zum Beispiel in Bereichen oder in Ländern, wo das Urheberrecht noch gar nicht verbreitet ist, gerade durch diese Lizenzen irgendwo eine gewisse Akzeptanz dann auch erfahren. Und letztendlich öffnet es wieder den Rechteverdrehern Tür und Tor, die man ja eigentlich raushaben will aus der Musik. Ich will einfache Musik machen, ohne mich mit Urheberrechten und komplizierten Rechtsschnickschnack da auseinandersetzen zu müssen. Und ich glaube, da sind die Creative Commons Lizenzen auch nicht ganz so geeignet. Ein bisschen Skepsis ist da meiner Ansicht nach durchaus auch angebracht. Du erwähntest ja eben schon die Piratenpartei. Magst du uns die Geschichte erzählen, wie denn eine Tauschbörse, naja, eigentlich keine Tauschbörse, eine Suchmaschine namens Pirate Bay, die Links gespeichert hatte auf, sag ich mal, urheberrechtlich geschützte Sachen, die man woanders runterladen konnte, was ich ja eigentlich auch mit Google machen kann, wie diese Pirate Bay Suchmaschine für Tauschbörsen, wie die zur Gründung einer Piratenpartei führen konnte. Ich weiß gar nicht. Zur Gründung der Piratenpartei kann ich natürlich eine Menge erzählen, weil da war ich ja schließlich dabei. Aber kannst du mich eventuell sogar besser über die Pirate Bay Story noch referieren? Ich meine, ich kann das auch versuchen. Ja, mach mal, ich helfe dir. Na gut. Pirate Bay, gut, das ist natürlich diese Torrent, ne, oder waren es damals Torrents schon? Doch, Torrent-Tracker. Also man kann, also zur Erklärung von BitTorrent, ich habe zu Hause auf meinem Rechner halt bestimmte Dateien, muss aber über einen Tracker das bekannt geben, damit die wissen halt, wo diese Dateien runtergeladen werden können. Aber während des Runterladens verteilt sich die Datei schon mal auf alle, die das auch runterladen. Und dadurch kann ich sozusagen die Bandbreite von allen mitbenutzen, die da auch mit runterladen. Aber neuerdings braucht man diesen Tracker nicht mehr immer unbedingt, aber damals basierte das halt noch auf diesem Tracker, wobei dieser Pirate Bay Tracker hat halt nur Links gespeichert und gar nicht die Inhalte. Und wenn man jetzt bei Google sucht, dann findet man dort auch Links und nicht die Inhalte. Vielleicht noch eine Vorschau. Und deswegen ist natürlich die Frage, ist so eine Suchmaschine illegal oder nicht? Man kann bei BitTorrent ganz legale Sachen, Urlaubsvideos runterladen, Linux-Distribution. Allerdings das schwedische Gericht sah diese Pirate Bay Server als illegal und hat die Betreiber auch verklagt. Und das Urteil ist auch inzwischen rechtskräftig. Wir befinden uns aber noch 2000. Damals gab es auch schon Kritik an dieser Pirate Bay Geschichte und das hat dann in Schweden dazu geführt, dass sich dort eine erst hat sich ein Think Tank gebildet und dieser Think Tank hat dann die Piratenpartei. Das Piratenbüro, genau. Gut, da kam auch die Geschichte, dass auch auf Druck der Amerikaner, der amerikanischen Regierung, die ja massiv für Urheberrechte, also für dieses, nicht Urheberrecht, die haben ja das Copyright, also für eben dieses geistige Eigentum weltweit immer intervenieren. Auf Druck von denen ist dann eben auch in Schweden dieser Server beschlagnahmt worden und was dann sich sogar zuerst als illegal ausgestellt hat nach schwedischem Recht und als dann auch bekannt wurde, dass es wie gesagt auf Druck der Amerikaner entstand, ist natürlich dort in der Bevölkerung eine massive, hat doch Pro-Piratenbewegung entstanden und daraufhin hatte dann die damalige also erste Piratenpartei oder Mutterpartei der Piratenparteien, die schwedische Piratenpartei, aus dem Stand, glaube ich, 0,4% bei irgendeiner Wahl abgeräumt, die sich, wie gesagt, aus den Piratbüran gegründet hatten. Und daraufhin ist dann in allen möglichen Ländern ist diese Idee übergeschwappt und es sind überall Bestrebungen zum Gründen von Piratenparteien entstanden. In Deutschland war es so, dass zuerst irgendjemand einfach nur die Domain piratenpartei.de registriert hatte und dort ein Forum aufgesetzt hat und gesagt hat, so diese Domain wird. Ich glaube, das war ein Wiki gewesen, ne? Nee, es war ein Forum. Okay. Und ja, er hat dort irgendwie geschrieben, ich überlege gerade, ganz am Anfang hat er, glaube ich, nur eine statische Seite gehabt und da stand dann, diese Domain wird der Piratenpartei übergeben, sobald sie gegründet ist. Und dann hatten sich noch ein, zwei weitere Leute dazu gefunden, die ihn kontaktiert hatten. Und die haben dann irgendwie zusammen dieses Forum aufgesetzt und da haben sich dann so die ersten Gründungsmitglieder so nach und nach zusammengefunden. Ich bin da irgendwie auch ziemlich früh drauf gestoßen durch das Blog von dem eben schon erwähnten Janko Röttgers, der dieses Buch geschrieben hat, Rhythmics Burn. Fand das natürlich ziemlich spannend und ich hatte selber schon angefangen zu diesem Thema zu bloggen, weil mich das ja auch schon interessiert hatte und gewurmt hatte, weil ich eben natürlich auch Musik runtergeladen hatte. Ich habe sie damals nicht über Napster, sondern über ganz andere Netzwerke habe ich mir Musik besorgt, aber eben auch natürlich Musik runtergeladen aus dem Netz und ich als selber Musiker habe ich aber natürlich angefangen, mir da Gedanken zu machen, als das immer stärker kriminalisiert wurde, wie hängt das jetzt eigentlich alles zusammen und so weiter, und dann habe dann eben auch da, ja, wie gesagt, dazu geblockt und dachte dann, das ist ja mein Thema hier, die Piratenpartei, und da muss ich doch mal mitmachen. Mich dann in dem Forum natürlich angemeldet und ja, war dann einer von 50 Gründungsmitgliedern. In Berlin, genau. Da haben wir uns dann irgendwann mal getroffen zur Gründungsveranstaltung. Gab auch einen schönen Heise-Artikel dazu, den wir verlinken, wo das genau beschrieben wurde, wie die Gründung damals ablief. Ja, damals noch mit, und mit dann Johnny Roger fahren und ja, da gab es ja... Dann wurden ja allmählich auch die Landesverbände gegründet und da warst du dann auch in Hamburg, deiner Heimatstadt, sozusagen Mitbegründer des Landesverbandes dort. Ich glaube, das können, wie ich da alles aktiv war, kann man, glaube ich, gar nicht hier in den Podcast alles noch bringen. Ich war schon ziemlich maßgeblich, glaube ich, am Anfang mitbeteiligt an vielen Dingen. War ja auch Spitzenkandidat dann in Hamburg bei der ersten Bürgerschaftswahl, war dann daraufhin in der folgenden Periode politischer Geschäftsführer der Bundespartei. Das war eigentlich so in der Zeit, wo die Piratenpartei so die erste größere Mitgliederexplosion hatte. Ich habe das Logo entwickelt für die Piratenpartei damals und dann war da wirklich, also das war einer meiner Hauptbetätigungsfelder zu dieser Zeit. Ich habe da eigentlich fast schon zu viel Zeit reingesteckt. Bin dann nachher so ein bisschen überrollt worden von den ganzen Mitgliedermassen, die dann auf einmal eintraten, und als sich das dann in Richtung, sag ich mal, echter Politik entwickelt hat, bin ich dann quasi wieder ausgetreten, oder offiziell bin ich noch gar nicht ausgetreten, aber bin auf jeden Fall nicht mehr aktiv, weil ich habe es eigentlich einmal immer, Pirat, immer Pirat, ja, zumindest im Herzen. Im Herzen sowieso Pirat, ja, wie man es nennt. Vielleicht werde ich ja sogar mal wieder aktiv, aber mal gucken. Eigentlich war ich eben, da muss ich dann meine Rolle sozusagen neu definieren, weil damals war ich eben der Meinung, also ich hab das unterschätzt tatsächlich, das Potenzial. Also hätte echt nicht gedacht, dass das so viel wird. Ich hätte das Potenzial auf maximal 2% oder ungefähr 2% geschätzt, die wir kommen können. Also sozusagen eine Kleinpartei, die etwas größer wird als diese Titanic-Partei oder so. Oder die, wie hießen sie, diese Proll-Partei, Pogo-Partei. Also ich habe gedacht, so in der Größenordnung vielleicht ein bisschen mehr können wir rangieren. Wir können auf unsere Themen aufmerksam machen, die Bevölkerung auf, also diese politische Bühne nutzen, ähnlich wie die Titanic-Partei sie benutzt, um Werbung für die Titanic zu machen, um ein bisschen Spaß zu machen. Genauso können wir diese Bühne nutzen, um Werbung für das Thema zu machen. Und das war eigentlich mein Anliegen dabei, die Bevölkerung aufzuklären, sozusagen über die Thematik, weil die meisten Leute ja der Meinung waren, Raubkopieren sind böse. Und ich wollte da einfach eine Gegenöffentlichkeit erzeugen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das dann so viel wird. Und War die Zeit nicht reif für eine Partei wie die Piratenpartei? Weil wirklich alle anderen Parteien haben sich ja nur wirklich um diese Urheberrechtsthematik überhaupt nicht geschert. Ja, die sind da voll auf diesen Zug dieser Lobbyverbände aufgesprungen. Also ähnlich wie die Grünen damals, sag ich mal, sich als erste und einzige Partei für den Umweltschutz stark gemacht haben und das dann geschafft haben, dass der Umweltschutz auch in das Parteiprogramm der anderen Parteien hineindiktiert wurde, weil sich heute keine Partei mehr leisten kann, kein Umweltschutzprogramm zu haben. Meinst du nicht, dass da auch die Piratenpartei der Vorreiter ist, sag ich mal, für eine Liberalisierung des Urheberrechts, für mehr Rechte der Nutzer im Internet, die ja sonst, sag ich mal, von der Industrie schamlos ausgenutzt werden? Wie damals halt die freien Radios kaputt gemacht wurden, versucht die Industrie sich ja heute das Internet einzuverleiben. Naja, ich weiß nicht, ob da die ob es da eben nötig gewesen wäre, eine Partei nach klassischem Vorbild zu machen, die irgendwie parlamentarische Beteiligung anstrebt, weil die Partei hat nun mal kein Konzept irgendwie. Also eigentlich ist es auch ein Alarmsignal, wenn eine Partei irgendwie 8% irgendwie geschätzt wird, die eigentlich überhaupt kein Konzept hat. Also das, ja, zeigt das doch, kann man doch so auch nicht sagen. Doch, das kann man, das muss man so sagen. Das also ist doch so. Patentrecht, Urheberrecht, also da sind doch schon einige Sachen. Liquid Feedback, Liquid Democracy. Also, okay, dass die Piratenpartei jetzt kein Programm hat zur Rettung Griechenlands, das kann man ja jetzt auch irgendwie verstehen, weil das ist nicht der Fachgebiet. Aber man kann die Parallelen durchaus sehen. Da habe ich gerade noch einen Blogartikel drüber geschrieben. ACTA und Griechenland. In Verbindung gebracht. Egal. Dann spielen wir jetzt mal German Inc. Nichts ist. Was ist härter? Ein Lied, ein CC-Lied, das eigentlich eine knallharte Aussage hat. Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms. Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Hart ist das Ziel, nach dem sie streben. Hart ist, dass sie Dreck auf alle geben. Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblüten zerbricht. Wenn Rocker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Ist jeder einzelne Zweck, der geopfert wird, so geht man und geht man. Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn Aussehen statt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris! Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Doch ohne GEMA sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC. Und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben. Dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten. Mit deinen Meinungen, Bruce und Style zu fein. Bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Ob Original oder Imitat. 6000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es steht doch schon im Internet. Wir hören mit we Ich verliere die im nächsten Frühjahr verliert. Ist jeder einzelne Zeit. Wer so Opfer wird, so geht weiter und geh mal gescheit. Weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Internet-Webradios. Wenn man jetzt mal überlegt, dass im Mainstream-Radio-Bereich wird ja nur die Mainstream-Musik ausgestrahlt. Also nur eine bestimmte Musikrichtung, die halt kommerziell besonders gut verkaufbar ist. Und da hat sich dann ja im Internet, haben sich die sogenannten Webradios entwickelt, die auch, sag ich mal, andere Musikrichtungen bedient haben, die halt im Mainstream nicht so vorkommen. Zum Beispiel, helfen wir mal ein bisschen so ein bisschen Punk-mäßiges, so Death-Metal-Bereich, also sowas, was im Mainstream halt nicht so häufig gespielt wird. Was gibt es da noch so für Musikrichtungen? Sowas wie Gruftis auch gerne hören. Wie heißt das da? Hilf mir mal ein bisschen. Ja, ich glaube, das muss man gar nicht so sehr in Musikrichtungen festmachen. Da gibt es ja... Das gibt es ja tausende kleine Aufspaltungen. Ne? Ja, genau, das kam ja auch durch die ganzen... Ja, durch die ganze Urheberrechtsthematik, dass da Musikrichtungen, ja, wie ich irgendwann schon mal sagte, dass die Generation wieder ihre eigene Musikrichtung sozusagen erfinden musste, mehr oder weniger, um sich abzugrenzen, und die dann sofort wieder vermarktet wurde und dann wieder out war, weil sie zu stark vermarktet wurde. Also da hat auch mal der Tim Renner, ist sogar ein Labelchef geworden, war ein Musiker früher mal, der irgendwo mal ein Buch geschrieben hat, wie ja, die deutsche Neudeutsche Welle eigentlich kaputt gemacht wurde durch die Vermarktung, dadurch, dass es sofort eigentlich von der als Welle vermarktet wurde und dieser Richtung gar keine Zeit gelassen wurde, als eigenständige Musikkultur sich zu etablieren. Sie ist also überhyped worden, sozusagen. Überhyped worden, genau. So deutscher Hip-Hop kann man eigentlich ähnlich sehen. Und naja, insofern gibt es da so viele Musikstile und Richtungen, daran kann man es, glaube ich, gar nicht mehr festmachen. Aber ja, im Grunde ist es ja tatsächlich so, das kleine Webradio, also überhaupt alle alternative Kultur, ob sie jetzt an Richtungen festgemacht wird oder lokal. Also da kann man es ja eigentlich auch so sehen, dass, also weniger bei Radios, aber ich habe es zum Beispiel stark festgestellt in der Blogger-Szene. Im amerikanischen Urheberrecht gibt es ja, obwohl ja sehr restriktiv, aber die haben die Schrankenregelungen, also die sozusagen die Ausnahmen ermöglichen vom Urheberrecht, die ja immer sein müssen. Daran zeigt sich ja auch, dass das ein restriktives Urheberrecht so gar nicht funktioniert. Es muss zumindest Ausnahmeregelungen geben. Die waren teilweise sehr locker in Amerika. Dadurch hat sich in Amerika, in USA, also US-Amerika, eine sehr starke Blogger-Szene entwickelt, die ihre eigene Musikkultur propagieren konnte. Also ähnlich sind eigentlich die Webradios zu sehen zu dieser Blogger-Szene. Diese Blogger-Szene hat einfach, ja... Es gibt als sogenannte Fair Use. Fair Use. Recht in den USA. Genau. Dass man halt für eine bestimmte Zeit, oder dass man auch zitieren kann. Also man kann wesentlich länger aus Artikeln zitieren. Bei uns sind ja nur Zitate von maximal einem Satz erlaubt, bevor man halt Post vom Urheberrechtsanwalt bekommt. Ja. Und in den USA ist es zum Beispiel gang und gäbe, in einem Forum auch mal einen ganzen Artikel reinzuposten. Oder auch mal ein Musikstück halt anzuspielen für 30, 40 Sekunden. Ja, oder eben auch gerade mit dieser Fair Use-Regelung, die wir eben haben, also mit 2 Wochen. Es gab diese Regelung, und da gibt es, glaube ich, immer noch. 2 Wochen lang darf ein Musikstück online stehen, sofern man nicht abgemahnt wird. Beziehungsweise, und diese Abmahnung muss, glaube ich, kostenpflichtig, ist nicht kostenpflichtig wie in Deutschland. Das heißt, man muss also erstmal einen Brief bekommen und hat dann Zeit, das rauszunehmen aus dem Netz. Und dadurch hat sich eben eine Musikblogger-Szene entwickelt, die genau das gemacht haben. Die haben irgendwelche alten Platten von sich digitalisiert, die irgendwie keiner mehr kannte, und haben gesagt, das hier habe ich in meiner Plattensammlung gerade entdeckt, das ist ein super Stück irgendwie. Das möchte ich, dass das mal wieder ein bisschen breiter bekannt wird. Und die konnten das dann durchaus machen, irgendwie ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und dadurch verbreitet sich natürlich auch lokale Musikkultur. Also gar nicht mal so sehr die verschiedenen Stile, sondern lokale Musik. Also so, dann wäre es zum Beispiel das, wonach ich in meiner Jugend immer gesucht habe, nach deutscher Musikkultur. Das wäre viel einfacher, lokale Bands hier aus der Umgebung zu promoten. Es ist ja logisch, dass man die Musikkultur auch promotet, die man selber hört. Also eine eigenständige lokale Musikkultur, ja, die wird natürlich hier massiv unterdrückt, während Amerika irgendwie ganz bewusst da irgendwie natürlich genau wissen, ja, ihre Musikkultur verbreitet sich und ihre Industrie hat da sozusagen was von. Ja, also was ja letztendlich deren Kultur fördert und unsere Kultur behindert. Genau. Und da kann man ja auch wieder sehen, Geschichte wiederholt sich, weil mit den kleinen, vielen Webradios hätte man ja in Deutschland, sag ich mal, auch diese Nischenmärkte bedienen können, wie damals, als die ganzen Leute sich ihren eigenen Piratensender betreiben konnten. Aber nein, da hat die GEMA halt eine Regelung, sag ich mal, auf den Weg gebracht, die das Betreiben eines kleinen Webradios so teuer macht, dass sich das kein Privatmensch leisten kann. Und so waren natürlich auf einen Schlag die ganzen Webradios entweder illegal oder, sag ich mal, aus dem Markt gedrückt worden. Und deswegen gibt es halt heute kaum noch im deutschen Bereich einen Webradiomarkt, wo man sich halt auch deutsche Nischenmusik anhören kann. Selbst wenn es noch nicht mal ein Markt ist, sondern einfach unkommerziell, die Leute, die also haben ja selbst Kulturzentren mit zu kämpfen. Gerade haben sich irgendwelche selbstverwalteten Jugendzentren, habe ich gerade gelesen, gibt es da Bestrebungen, dass die sich zusammenschließen wollen, um irgendwie eine Möglichkeit zu haben, gegen die GEMA gemeinsam vorzugehen, weil die natürlich auch irgendwie von diesen ganzen Gebührenpolitik massiv beeinträchtigt werden. Das betrifft ja nicht nur Radio, das betrifft ja auch Clubs, unkommerzielle Einrichtungen, die GEMA, ja, die... Eigentlich betrifft das jeden, der irgendwie mit Musik zu tun hat, weil die GEMA sagt sich nämlich, wenn du Musik öffentlich aufführst, dann musst du uns nachweisen, dass es keine GEMA-Musik war, weil GEMA-Musik ist so verbreitet, dass wir erstmal davon ausgehen, dass es pauschal GEMA-Musik war. Und so mussten also auch schon Konzerte, die halt nur CC-Musik gespielt haben, mussten der GEMA nachweisen, dass es wirklich nur CC-Musik war, sonst hätten sie halt diese GEMA-Gebühren bezahlen müssen. Und das zeigt, wie restriktiv doch unser Urheberrechtsgesetz ist. Und das zeigt auch, dass solche Ideen wie YouTube natürlich in den USA geboren werden, wo das Urheberrecht etwas lascher ist. Ich meine, niemand wäre auf die Idee gekommen, sowas wie YouTube in Deutschland zu starten, bei den ganzen restriktiven Gesetzen, die wir haben. Da hätte jeder gesagt, die Idee ist zum Scheitern verurteilt, da bin ich ja noch verklagt, noch bevor meine Server eine Woche online ist. In den USA konnte aber YouTube gedeihen und hat sich natürlich zu einer riesigen Geschäftsidee entwickelt. Und auch, ich meine, solche Firmen wie Google, die später nachher YouTube aufgekauft haben, das hat auch seine Gründe, dass sie sich in den USA gegründet haben. Also so innovative Sachen sind nach den komplizierten deutschen Rechten oder auch den Rechten in Europa meistens gar nicht so möglich. Ja, das kann man wohl so sagen. Dagegen ist die deutsche Industrie aber auch nicht ganz untätig. Die haben nämlich eine Abmahnindustrie aufgebaut. Die haben sich also lieber darauf spezialisiert, sag ich mal, die Leute fertig zu machen, die ganzen armen Schüler zu verklagen, die sich halt im Internet was runterzuladen. Also nicht die Schüler, sondern die Eltern, die ja den Internetanschluss betreiben und die elterliche Aufsichtspflicht haben. Und das ist ja, sag ich mal, gang und gäbe. Man weiß natürlich nichts Genaues, aber auf Heise war ja mal der Artikel, dass da Rechte, Abmahnrechte versteigert wurden, weil es halt problematisch ist, die einzuklagen, wurden die halt verkauft. Und dann kaufen sich sozusagen solche Geldeintreiber diese Rechte und haben dann das Recht, dieses Geld einzutreiben. Und da hat man doch gesehen, dass es ein Millionengeschäft ist und dass es da richtig Firmen gibt, die halt die IP-Nummern abgreifen, sich dann die Adressen dazu besorgen und dann die Leute abmahnen. Ja, das ist regelrecht gefährlich, wenn man heutzutage in die Tauschbörse geht und sich dabei einmal verklickt, schwupps, kann die IP-Adresse registriert werden und dann hat man ein Schreiben vom Abmahnanwalt im Briefkasten. Und dann ist natürlich die Angst erstmal groß. Und das Tolle ist ja, dass die Anwälte auf beiden Seiten daran verdienen. Also einmal die Anwälte, die diese Schreiben versenden. Und dann brauche ich ja wieder einen Anwalt, um das ganze Schreiben wieder abzuwenden, um einen Vergleich herbeizuführen. Und dann muss ich mich ja auch wieder an einen Anwalt wenden. Und ja, jedem sollte klar sein, dass wir hier keine Rechtsberatung machen und dass wir beide keine Juristen sind. Aber ich kann da nur empfehlen, geht da nicht auf Google, und weil da werdet ihr nur, sag ich mal, Anwälte finden, die, sag ich mal, euer liebes Geld haben wollen. Guckt euch zum Beispiel mal den Wikipedia-Artikel an zur Abmahnung. Da findet ihr die sogenannte modifizierte Erklärung, die ihr abgeben könnt, weil auf keinen Fall unterschreibt ihr das, was die euch zusenden, weil das ist sehr restriktiv und da müsst ihr eine hohe Vertragsstrafe zahlen, wenn ihr wieder erwischt werdet. Ihr müsst eine modifizierte Erklärung abgeben. Und da könnt ihr bei Wikipedia zum Beispiel einen Text finden, der beschreibt, wie ihr so eine modifizierte Erklärung abgeben könnt, dass ihr halt auf keinen Fall das unterschreiben, was die euch zusenden. Dann könnt ihr zum Anwalt gehen und versuchen, einen Vergleich herbeizuführen. Oder wenn ihr hart seid, ignoriert ihr einfach alle weiteren Schreiben, dann kommt irgendwann ein Kasseunternehmen auf euch zu, das ignoriert ihr auch alles und dann bekommt ihr irgendwann vom Gericht ein Schreiben, dass das jetzt halt gerichtlich angeordnet wurde. Und diesem Schreiben müsst ihr dann widersprechen. Und das Ganze landet dann meistens überwiegend im Papierkorb, weil es ist, hat sich herausgestellt, dass so viele Leute inzwischen die Zahlung verweigern, dass wenn die Gerichte das alles abarbeiten würden, dass sie dann über Jahre blockiert werden. Also man hat eine relativ hohe Chance, dass es dann niemals zu einem Urteil kommt und dass es dann irgendwann in eine Verjährung reinläuft. Und heute ist auch bekannt, dass die Leute, die ganz am Anfang abgemahnt worden sind und gezahlt haben, dass sich die Leute, die sich ganz am Anfang geweigert haben, die sind alle später in einen Vergleich hineingelaufen und haben wesentlich weniger gezahlt, weil das, was die Urheberrechts, die Content-Mafia von euch fordert an Geld, das ist halt nicht legitim zu dem Schaden, den ihr wirklich angerichtet habt. Also es sind, am Anfang waren das ja Millionen, die sie gefordert haben. Inzwischen sind sie im kleinen vierstelligen Bereich, aber das ist immer noch viel zu teuer, weil die können euch letztendlich gar nicht nachweisen, wie viele Leute das von eurem Anschluss schon runtergeladen haben. Da wird einfach gesagt, wenn ihr das Ganze für eine Stunde im Internet angeboten habt, kann theoretisch die ganze Welt das in der Zeit runtergeladen haben. Also ist der Schaden enorm und das ist natürlich reiner Schwachsinn. Zumal man auch belegen kann, dass die ganze Branche überhaupt gar keine Umsatzeinbußen durch diese Tauschbörsen hat oder wenn nur geringe Einbußen. Aber ich möchte zum Abschluss nochmal auf die Geschichte SOPA, PIPA, ACTA zu sprechen kommen. Und das Erstaunliche an der ganzen finde ich ja, also SOPA, PIPA, ACTA sind ja, sag ich mal, die Initiativen zur Verschärfung des Urheberrechts. Also die Amerikaner wollen ja gerne ihr Urheberrecht weltweit durchsetzen. Und ACTA ist ja auch schon irgendwann Ende der 90er gestartet, lange Zeit im Geheimen verhandelt worden, ein sehr vages Abkommen. Trotzdem soll es völkerrechtlich verbindlich werden. Das Problem ist, dass es halt so vage formuliert ist, dass man gar nicht weiß, darf ich überhaupt noch zitieren, was darf ich eigentlich noch? Darf ich zum Beispiel ein Vorschaubild noch auf eine Webseite packen, wenn ich halt auf einen anderen Artikel verlinke? Wir kennen das alle, wenn man bei Facebook halt einen Link eingibt, dann wird so ein kleines Vorschaubild erzeugt. Google wurde da mal verklagt, aber die haben sich dann vor Gericht durchgesetzt. Also Google darf in seinem Cache so ein Vorschaubild zeigen, weil das zu einer Suchmaschine dazugehört. Aber ob Facebook das darf, das weiß man natürlich nicht, weil Facebook ist keine Suchmaschine. Und das Problem ist halt bei diesen Gesetzen, dass die das immer so reinschreiben, dass das halt für die Urheberrechtslobby genau passt. Aber keiner macht sich Gedanken, könnten die Nutzer nicht dadurch Probleme bekommen? Können die das Internet überhaupt noch benutzen? Braucht man nicht vielleicht gewisse Vorschau, gewisse Zitiermöglichkeiten? Und jetzt nehmen wir mal an, ich möchte irgendeinen Blogger loswerden, der irgendwas Schlechtes über meine Firma geschrieben hat. Gucke ich doch nur rein, was hat er so geblockt, und wenn ich dann irgendwo was sehe, wo er was urheberrechtlich zitiert hat, dann hole ich die Urheberrechtskeule raus und mache ihn fertig. Und so kann ich halt diesen Blog aus dem Internet killen, weil der Blogger kann sich natürlich nie leisten, gegen einen multinationalen Konzern halt vor Gericht zu ziehen. Und den macht man einfach fertig mit der Rechtsabteilung. Und die Gefahr besteht einfach, dass das Urheberrecht viel zu sehr zur Zensur missbraucht wird. Und dann ist da ja die Geschichte passiert, dass sie Kino.to und auch Mega Upload so von heute von morgen aus dem Internet runtergenommen haben. Ich denke mal, die beiden Firmen sollten bekannt sein, die dahinter sind. Ansonsten verlinken wir das. Und alle sagen ja, wir brauchen ACTA, um unser Urheberrecht zu schützen und durchzusetzen. Aber selbst ohne ACTA war es kein Problem, Kino.to und Mega Upload von heute auf morgen aus dem Internet zu kicken, wo sich jeder sagt, ich meine, bei Mega Upload waren auch jede Menge legaler Linux-Distributionen, Urlaubsvideos drauf. Ich meine, die sind jetzt auch alle weg. Wer entschädigt mich dafür, dass das alles nicht mehr verfügbar ist? Schließlich habe ich bei Mega Upload Geld dafür bezahlt, dass ich das da hochladen durfte und verteilen durfte. Hast du dann aber auch irgendwelche kleingedruckten Sachen durchgeklickt in irgendwelchen ellenlangen Ja, ich habe doch bestimmt AGBs, nicht zugestimmt, dass die USA den Server beschlagnahmen dürfen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das in den AGBs zugestimmt habe. Ja, aber wahrscheinlich, dass die sich irgendwelche Rechte vorbehalten. Blabla, also so, das ist ja auch noch ein anderer... ein anderes Problem im Internet oder überhaupt, dass man da irgendwie ellenlangen, überhaupt bei Software, man muss jedes Mal, wenn man irgendwas installiert, muss man theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, irgendwie 10 Seiten irgendwie allgemeine Geschäftsbedingungen oder Lizenzbedingungen lesen, bevor man dann irgendwie auf OK klickt. Das liest natürlich kein Mensch irgendwie, also das kann, die Zeit hat auch wirklich, hat man ja auch gar nicht. Das heißt, also man klickt so oft irgendwie irgendwelche Sachen, okay, aber gut, das führt ein bisschen vom Thema ACTA weg. Der ACTA ist ja letztendlich, wirkt sich ja noch auf viel mehr aufs Urheberrecht als aufs Urheberrecht aus. Da kann man natürlich auch nochmal drauf eingehen. Also ACTA, gut, das ist erst im Geheimen verhandelt worden, hast du schon gesagt, glaube ich. Ich glaube, mit USA und Japan haben angefangen. Das erste Mal habe ich davon gehört, vor 3 oder 4 Jahren, da wurde von WikiLeaks was publiziert. Wo wurde es publiziert das erste Mal? Irgendwann, kam auch nochmal, dass Obama irgendwie da das auch vor seiner Bevölkerung geheim gehalten hat, kamen Nachrichten, egal. Auf jeden Fall ist es letztendlich ein Abkommen, was sich auf geistiges Eigentum allgemein auswirkt. Geistiges Eigentum in meinen Anführungszeichen, die kann ich jetzt hier nicht visuell setzen. Aber wenn ich geistiges Eigentum sage, dann immer bitte die Anführungszeichen dazu denken. Das kann es ja nicht geben eigentlich, wie wir schon ausgeführt haben. ACTA wirkt sich jedenfalls auf geistiges Eigentum allgemein aus. Es werden vor allem, es wird schon vorangestellt oder in den Vordergrund gestellt, diese Urheberrechtsverletzungen im Internet und Produktpiraterie bzw. Markenpiraterie. Da geht es denn um Markenrecht, das ist auch wieder sehr verwandt zu Urheberrecht und Patentrecht. Und auf Patentrecht sind wir ja auch gar nicht so eingegangen, die Parallelen oder ist ja auch im Grunde derselbe Gedanke, der dahinter steht, wie beim Urheberrecht. Da geht es ja letztendlich auch um, das wichtigste Beispiel werden immer die Generika genannt, also Medikamente, die teilweise in Indien relativ günstig, also zum Beispiel in Indien relativ günstig zu haben sind. Die kosten in Deutschland, ich glaube, 14, bis zu 14 Mal mehr als in Indien, weil dort eben keine Patentrechte darauf nicht bestehen und es einfach kopiert werden kann. Und das ist ja auch durchaus sinnvoll, weil dort sind die Leute nun mal wesentlich ärmer größtenteils oder ein großer Teil der Bevölkerung ist wesentlich ärmer und deswegen wäre die ärztliche Versorgung eines großen Teils der Bevölkerung gar nicht mehr möglich, wenn die dieselben Preise zahlen müssten wie in Deutschland. Ich meine, da kann man sich eigentlich als Deutscher auch fragen, warum wir hier so ausgenommen werden von der Pharmaindustrie, warum wir wegen irgendwelchen... Weil wir es uns leisten können, deswegen. Weil wir es uns leisten können, und genau. Aber deswegen gehen natürlich jetzt auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel auf die Barrikaden und machen gegen ACTA mobil, weil sie befürchten, dass da eben in den vielen ärmeren Ländern einfach die Bevölkerung nicht mehr mit Medikamenten versorgt werden kann, wenn das durchkommt. Und so ist es wohl tatsächlich schon gewesen, dass jetzt schon aufgrund von Patentrechten irgendwelche kompletten Medikamentenlieferungen, die in andere Länder gehen sollten, beschlagnahmt wurden, was teilweise dann im Ermessen von irgendeinem Zöllner liegt und dann vernichtet wurden. Also warum werden da Medikamente vernichtet, die Menschen helfen können, aufgrund von geistigen Eigentumsrechten? Das ist doch krank. Und wobei ja Eigentum auch verpflichtet und man Eigentum auch dem Allgemeinwohl zur Verfügung stellen sollte. Und ich sag mal, wenn Menschenleben gefährdet sind, dann muss doch wohl das Menschenleben vor dem geistigen Eigentum gehen. Auf jeden Fall. Dass das geistige Eigentum so hoch über dem Menschenleben angesetzt wird, das ist doch von vorne bis hinten nicht mehr verhältnismäßig. Also es gibt einen Soziologe ich weiß nicht, was er ist genau, Serres heißt er, glaube ich, hat mal gesagt, geistiger Eigentum ist einer der schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus. Also es steckt wirklich einfach nur der Gedanke des Geldmachens dahinter größtenteils. So wirkt sich ACTA eben auch nicht nur, zum anderen auch eben auf Lebensmittelthematik aus. Also Saatgut zum Beispiel, da ist es so, dass schon die 10 größten Saatgutkonzerne über 73% des Marktes beherrschen. Und das sind Konzerne, die teilweise dieselben Konzerne sind wie Pharmakonzerne, also haben Patente auf Lebensmittel, versuchen tatsächlich wirklich momentan mit geistigen Eigentumsrechten sozusagen die kompletten Lebensmittel der Menschheit unter ihre Kontrolle zu bringen. Und auch wenn das jetzt unwahrscheinlich klingt, die sind tatsächlich knapp davor. Da könnt ihr euch mal im Internet informieren. Zum Beispiel auf meinem Blog schreibe ich da manchmal was drüber. Wir können da auch noch Links dann reinpacken oder ich werde da noch Links reinpacken. Ich meine, die Sache ist ja noch viel schlimmer. Die fahren ja teilweise in den Urwald rein, diese Firmen, holen sich dort Pflanzen raus und lassen diese Pflanzen dann patentieren. Und die Indianer, die seit Jahren diese Pflanzen angebaut haben, oder die indigenen Völker, müssen plötzlich an diese Firmen Geld zahlen, wenn sie diese Pflanzen weiter anbauen wollen, obwohl sie das seit Jahren getan haben, nur weil diese Pflanze jetzt plötzlich patentiert ist, weil die irgendein neuartiges Eiweißgen oder irgendeinen neuen Bestandteil enthält, den man patentieren konnte. Und Da fragt sich natürlich jeder, wie kann denn sowas passieren? Wie kann denn sowas rechtens sein? Nicht nur Pflanzen, also auch Gensequenzen von Menschen zum Beispiel, von indigenen Völkern, die irgendwelche besonderen Gene noch haben, werden patentiert. Da habe ich letztens noch eine interessante Dokumentation gesehen, wo so ein Indianerhäuptling, also der drückt das natürlich auf seine etwas naive Art aus, der sagt, die haben uns das Blut gestohlen von meinen Vorfahren, irgendwie haben uns das abgeluchst sozusagen und jetzt ist das da in den Händen von irgendwelchen Mafia-Bossen, die Geschäfte machen und wir wollen unser Blut zurückhaben. Und denen geht es aber natürlich tatsächlich darum, sozusagen die Biomasse unter ihre Kontrolle zu bringen. Und da sind sie ziemlich weit fortgeschritten. Und dieselben Konzerne, wie gesagt, sind teilweise Pharmakonzerne und Lebensmittelkonzerne. Sie machen uns mit ihren Lebensmitteln mehr oder weniger krank, weil das sind eigentlich keine echten Lebensmittel mehr, sondern im Grunde erst machen sie uns krank und dann können sie uns die Medikamente verkaufen, die uns größtenteils auch mal krank machen. Also teilweise wären auch eben natürliche Medikamente viel besser, da in die Richtung zu forschen, zur Naturheilkunde. Aber da verdienen die Pharmakonzerne natürlich auch wieder nichts dran. Die verkaufen natürlich lieber ihre chemischen Keulen. Also dass tatsächlich solche Konzerne wie Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF und solche Konzerne, die sind genau in diesen Branchen Lebensmittel und Pharma führend. Und das sind Konzerne, die, da hattest du letztens mal einen interessanten Link geschickt, den können wir auch noch verlinken, dass diese Konzerne da von einer unabhängigen Organisation, die ziemlich nach juristischen Kriterien arbeitet, als der Menschenrechtsverletzungen eben angeklagt worden. Und Monsanto zum Beispiel hat damals Agent Orange produziert, ein eigentlich als Pflanzen, wie heißt das, Gift oder ein Schädlingsbekämpfungsmittel sollte es sein. Entlaubungsmittel, ja genau. Und damit haben sie dann aber im Vietnamkrieg das haben sie als Waffe eingesetzt, als chemische Keule. Und ja, solche Konzerne, Bayer und BASF, die sind aus der IG Farben hervorgegangen, die Hitler im Nazi-Deutschland groß gemacht haben. Diese Konzerne sollen jetzt über unsere Lebens- und Nahrungsmittel, oder Lebensmittel kann man sie wie gesagt schon mal nicht mehr nennen, der Unterschied zum Nahrungsmittel ist, das Nahrungsmittel ernährt einen nur, mit dem Lebensmittel kann man wirklich leben und davon gibt es eigentlich immer weniger. Und eben die Pharma-Mittel, die sollen wir alle von diesen Konzernen bekommen, also ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz mit einverstanden. Und das funktioniert halt alles mit diesen sogenannten geistigen Eigentumsrechten. Lobbyismus pur, habt ihr denn noch nicht kapiert, was hier wirklich passiert? Doppel Charlie 2.0. Ihr Wickets hier kontrolliert und Daten auch spioniert. Freiheit eliminiert und es wird indiziert. Rechte werden beschränkt, Innovation wird gehemmt. Und der Grund dafür ist, jeder ist ein Terrorist. Und die Gefahr, die uns bedroht, ist der Meinungsfreiheit tot. Es wird ein Überwachungsstaat. Wehe dem, der keine Lobby hat. Akta, stopp, Akta. Für die Freiheit, wir sind der Widerstand. Akta, stopp, Akta. Für die Freiheit, wir kämpfen Hand in Hand. Akta, stopp, Akta. Für die Freiheit, wir sind der Widerstand. Akta, stopp, Akta. Für die Freiheit, wir kämpfen Hand in Hand. Möchte ich noch auf die Internet-Enquete-Kommission des Bundestages zu sprechen kommen. Das Thema Netzpolitik war ja lange Zeit ein unterschätztes Thema. Keine Partei hat sich da wirklich zuständig gefühlt, hatte dort Kompetenzen in den eigenen Reihen. Ich glaube, die großen Parteien haben sie immer noch nicht, diese Kompetenz. Auf jeden Fall durch die Piratenpartei wahrscheinlich auch angestoßen, sind die Parteien dann doch wach geworden und haben diese Internet-Enquete-Kommission zusammengerufen. Und die soll ja jetzt ein Konzept für die Netzpolitik der nächsten Jahre vorlegen. Und das wird sie demnächst irgendwann auch machen. Und Ansgar Heveling ist ein CDU-Mitglied und ist auch im Bundestag und sitzt in dieser Enquete-Kommission. Und der hat nun einen wirklich interessanten Artikel geschrieben. Und dieser Artikel hat für Aufsehen gesorgt in der Netzgemeinde, weil er hat eigentlich eine digitale Kriegserklärung gegen das Netz ausgerufen. Er hat eigentlich gesagt: Im Netz, wir werden euch alle platt machen und das Urheberrecht werden wir doch durchsetzen. Und diesen Artikel solltet ihr euch alle mal durchlesen, aber ihr könnt euch auch, das Ganze ist auch etwas scherzhaft als Büttenrede zusammengefasst worden. Und alles, was er gesagt hat, ist dort eigentlich nochmal zusammengefasst. Das Ganze hat der Metro laut gemacht. Lag im Netz ist keine Feine, Krieg liegt in der Luft, so wie ich meine. Der große Clash der Zivilisationen, der kostet die Musikindustrie Millionen. Das ganze Blut, das gehört vergossen, die digitale Horde abgeschossen. Hier mein Leben, da das Netz, Dualismus ist das, was fetzt. Im Schlachtennebel ich mich regge, zur Sonne hoch, bloß nicht verstecke, denn geistig ist das Eigentum, denn nur mit ihm, da kommt der Ruhm. Das Lebensgefühl von einer ganzen Generation ist für mich nur der letzte Hohn. Ich kämpfe gegen dieses Pacta, die Demokratie leg ich ad acta. Doch jetzt ist Aufmerksamkeit geboten, gegen das Web 2.0, da hab ich Zote. Der Pac-Man knabbert an den Ideen, ihr werdet die Zerstörung sehen. Verbrannt die Erde von der Kultur, wachsam sag ich, seid mal nur. Doch die Revolution wird ein Ende haben und daran werden wir uns laben. Mit Two Strikes wir euch niedermachen, ja heute, da könnt ihr noch lachen. Doch morgen ist das Fest vorbei in eurem digitalen Einheitsbrei. lasst euch gesagt sein, heut und immer, rechtsfrei ist das digitale Hinterzimmer. Das Wissen der Welt liegt in den Köpfen, die Wikipedia will euch schröpfen. Gebunden Buch gegen das Digitale, wir schlagen zurück, ein für alle Male. Nerdzismus heißt der neue Feind, der uns Christdemokraten eint. Man mag es kaum für möglich halte, im Netz sind wir die richtig Alte. Doch die Netzgemeinde wird den Kampf verliere, mit Bits und Bytes auf alle Viere. Nerds, Chaote und Digitalmaoiste, das sind die neue Extremisten. Bürgerrechte und Freiheit sind doch mischt. Ich geh lieber mit der Content-Lobby in die Kist. Ich warn schon jetzt vor den Piraten. Die CDU geht auf die Barrikade. Sie sage, dass sie für digitale Freiheit werbe. Doch in dieser werden wir alle sterben. Auf Twitter sie jetzt pubertieren, bald werden wir sie füsilieren. Wem jetzt noch das Netz am Herzen lieget, den wir mit aller Macht bekrieget. O du, mein Herr der digitalen Ringe, bald kommt das Internet der Dinge. Doch ihr werdet's nicht erleben, wenn ich meine Politik zum Gesetz erhebe. Mag es nicht für möglich halten, aber Ansgar Häfling ist halt in dieser Enquete-Kommission und soll, sag ich mal, eine Netzpolitik entwickeln, die auch jeden im Netz erreicht. Und ich glaube, das, was ihr gerade gehört habt, das ist natürlich sehr scherzhaft umgesetzt von dem, was er geschrieben hat. Aber er hat darüber geschrieben, über Schlachtennebel, digitales Blut, das er vergießen will. Also der Junge befindet sich im Kriegszustand und was da von der CDU in diese Enquete-Kommission rauskommen will, das kann sich jeder vorstellen. Da wird niemals die Urheberrechtsreform rauskommen, die notwendig ist, damit das Internet so, wie es jetzt in seiner Form ist, weiter existieren kann. Da bleibt natürlich nur zu hoffen, dass die anderen Parteien dem entgegensteuern, die dort auch vertreten sind. Allerdings wissen wir auch, dass die SPD eigentlich mehr so eine Umfallerpartei in Sachen Netzpolitik ist. Ich glaube, während des Bundestagswahlkampfs ist der SPD mal ihr gesamter netzpolitischer Rat zurückgetreten, weil die sich gesagt haben, nee, was ihr von der SPD macht, das können wir überhaupt nicht gutheißen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was soll da rauskommen? Zum anderen berät ja jetzt diese Internet-Enquete-Kommission auch schon eine ziemlich lange Zeit und wenn die ihren Abschlussbericht vorlegt, dann ist der ja eigentlich schon wieder veraltet. Und bevor der dann wieder im Bundestag ankommt, dort diskutiert wird, hat sich das Internet schon wieder viel weiterentwickelt, hat vielleicht ganz andere Probleme als die, die sie heute hat. Und da fragt man sich natürlich, kann die Politik heute überhaupt auf das Internet noch reagieren oder muss sie, wie Ansgar Häfling vorschlägt, alles kurz und klein schlagen, so wie damals bei den freien Radiosendern, alles regulieren, alles unter ihre Fuchtel nehmen, damit halt, wie Ansgar Häfling meint, Aktivisten, Piraten und Terroristen keine Chance haben. Ich glaube, Wolfgang Schäuble hat mal das Internet als die Brutstätte des Terrorismus bezeichnet, was ja zeigt, was für ein Menschenbild die überhaupt vom Netz haben. Und die ganzen tollen Sachen, die damit möglich sind, selbst die Wikipedia hat der Ansgar in den Dreck gezogen und meinte, mein Lexikon im Regal ist mir mehr wert als die Wikipedia, weil da kann ich auch reingucken, wenn ich kein Internet zur Verfügung habe. Also da treffen ja wirklich Generationen aufeinander. Das ist ja fast so wie damals, als sie gesagt haben, die Rock'n'Roll-Musik ist Musik des Teufels. Also so wird das Internet heutzutage verteufelt. Obwohl das Internet ja eigentlich die Chance wäre, wirklich mal Demokratie und Freiheit wirklich über die ganze Welt zu verbreiten. Weil ein kleines Mädchen, das in Bangladesch über seine Zustände bloggt und das in Englisch tut, das kann von der ganzen Welt gelesen werden und jeder kann sich dann über die Zustände in Bangladesch informieren und jeder kann übers Internet seine Regierung bloßstellen, so wie in Libyen geschehen, im Iran und so weiter. Bloß bei uns, da wollen sie irgendwie alles zensieren. Gleichzeitig spricht sich unsere Regierung aber gegen die Zensur im Iran, gegen die Zensur in China aus. Also es passt in meinen Augen alles gar nicht zusammen. Und ich habe da das Gefühl, dass die großen Parteien gar nicht bereit sind für eine vernünftige Netzpolitik. Aber auch die Grünen so zum Beispiel sind, ich glaube, die sind auch nur halbwegs pro Netz, weil das ihr Klientel einfach erwartet. Die wollen ja auch nur Wählerstimmen bekommen. Und das kann man natürlich sogar, die Vergleiche kann man ja sogar bis zum Buchdruck ziehen oder so, wo die Kirche den Buchdruck verteufelt hat, um ihr hergebrachtes Weltbild eben aufrechtzuerhalten. Aber ich warne immer so ein bisschen natürlich davor, also es gibt natürlich viele unter den Internetbefürworter, also unter den Nerds und Techies und die das alles ein bisschen zu rosig sehen. Die denken jetzt, ja, durch Schwarmintelligenz und so weiter wird sich das jetzt von alleine ergeben. Also ich glaube, da muss natürlich die Internetgemeinde, wie sie sich ja teilweise selber schon nennt, irgendwie ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den Anschluss zum Großteil der Bevölkerung verliert, dass sie das tatsächlich kommuniziert auch. Also das, und ich glaube, der Heveling oder wie er heißt, würde das nicht sagen, wenn nicht ein Großteil der Leute das eben auch so schlucken würden. Das heißt, da ist einfach ein Aufklärungsbedarf da. Und ich weiß nicht, ob muss die Netzgemeinde, glaube ich, ein bisschen auch noch dran arbeiten, dass sie sich nicht zu sehr um sich selber kümmert, Filterbubble hängen bleibt sozusagen. Ne? Und denkt, genau. Und dann denkt, das wird jetzt schon alles, ich habe gerade, bin ich gerade in so einer kleinen Konversation mit jemandem, wo es genau um das Thema geht und der vertritt auch eher die Meinung, ja, die Schwarmintelligenz und so weiter gibt es jetzt schon im Netz und das werden die nie klein kriegen und also die ganz so rosig sehe ich das nicht. Also ich denke tatsächlich, die Industrie, wie auch immer, Dinosaurier, Kapitalisten, wie auch immer man sie nennen will, haben da ein bisschen was verpennt. Also beim Radio, wie gesagt, das haben sie dann auch unter Kontrolle gekriegt, indem sie die Frequenzen dann aufgeteilt haben und dann auch nach die paar letzten privaten Radios auch noch platt gemacht haben. Hier haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen verkalkuliert. Sozusagen haben gedacht, ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das können wir dann auch noch unter Kontrolle bringen und haben nicht gedacht, wie schnell sich dieser Virus sozusagen verbreitet. Es ist tatsächlich ein bisschen neues Bewusstsein entstanden und das macht mir auch Hoffnung. Aber man muss weiter da am Ball bleiben und darf nicht zu sehr denken, das wird jetzt schon irgendwie. Da gibt es halt so ein paar Leute, die auch sagen eben, ja, dass die Software, ohne die Softwareentwickler und ohne die Techies, die das Internet gemacht haben, kommen die nicht weiter und also ohne die können die das nicht machen, aber das sehe ich, wie gesagt, nicht ganz so rosig, so was weiß ich, also als Beispiel, Albert Einstein hat sich auch gegen die Atombombe ausgesprochen und trotzdem... Hat sie vorher aber mitentwickelt, ne? Hatte sie mitentwickelt, genau, aber aber trotzdem haben sie nachher auch andere Physiker gefunden, die sie weiterentwickelt haben, also das heißt... Man findet nicht immer irgendeinen dummen oder korrupten Arsch, ne? Genau, also das heißt, da man muss da eigentlich schon dafür kämpfen, dass das Bewusstsein oder dass das auch dem großen Teil der Bevölkerung, also eventuell auch CDU-Publikum und siehst so weiter, du da klar denn, wird, aber was wir hier alles besprochen haben und was sicherlich einem aufgeweckten jungen Menschen sofort einleuchtet, das meiste, was wir hier auch besprochen haben. Wie gesagt, da muss man schon noch dran arbeiten, dass das vernünftig. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel die digitale Gesellschaft oder auch die ACTA-Proteste, die ja in den Nachrichten erwähnt worden sind. Sind das denn nicht schon mal gute Ansätze, ein allgemeines Bewusstsein auch zu schaffen, dass das auch in der Bevölkerung ankommt? Ja, durchaus, aber das sind Ansätze, aber es ist auch noch, da sieht man ja auch schon, wie das in den Medien, also gerade bei ACTA ist es ja wirklich so, dass tatsächlich, das fand ich auch wirklich interessant an ACTA, dass hier tatsächlich das erste Mal wirklich die komplette, aufgeklärte Internetöffentlichkeit, ich will gar nicht sagen Netzgemeinde, die komplette aufgeklärte Internetöffentlichkeit gegen die Mainstream, sogenannten Mainstream-Medien agiert. Mir ist das klar geworden, spätestens als dann ARD und ZDF zusammen mit GEMA einen Brief an die Bundesregierung geschrieben haben, dass sie halt auch für ACTA plädieren. ZDF und ARD, die ja eigentlich neutral sein sollten, von unseren GEZ-Gebühren finanziert werden, sprechen sich auf einmal für dieses restriktive, sehr industrie- oder nur industriefreundliche Ding aus. Die fürchten, die sind, wie die jetzt quasi gesteuert werden, das funktioniert teilweise wiederum über die Politik, ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber spätestens da hat sich für mich gezeigt, also die Mainstream-Medien, also die großen Verlagshäuser und was es da gibt, Fernsehanstalten, Konzerne und so, Die sind natürlich pro acta, weil die können dadurch auch durch verschärfte geistige Eigentumsrechte natürlich ihre Monopole auch halten im Netz. Die wollen natürlich auch keine kleineren Konkurrenten auf einmal bekommen und einer großen Blogger-Szene. Keiner will teilen, keiner will was abgeben. Genau, und deswegen wollen die natürlich auch, sind die natürlich auf jeden Fall auch pro acta und verbreiten eben diese Ansicht. Und sogar ARD und ZDF, also sind darauf aufgesprungen, also eigentlich alles, was man in sogenannten Mainstream-Medien lesen kann, ist mehr oder weniger pro acta. Oder bestenfalls werden mal beide Seiten zu Wort kommen lassen. Aber dann ist es immer irgendein Industrielobbyist, der super geschult ist gegen irgendeinen pickligen Netzaktivisten, der da mit piepsiger Stimme was sagen darf. Ja, wie das dann in der Öffentlichkeit ankommt, ist eine andere Frage. Also so, das heißt, man hat da entweder... Also man hat da wirklich das erste Mal, dass tatsächlich die kompletten Mainstream-Medien pro acta sind, und aber die komplette aufgeklärte Internetöffentlichkeit und nicht nur irgendwelche verschwörungstheoretischen Blogs oder irgendwelche Piraten oder irgendwie, sondern eigentlich alle, die auch nur halbwegs was in der Birne haben und im Internet schreiben, sind gegen acta, und die kompletten Mainstream-Medien sind pro acta. Also da hat man wirklich so das erste Mal diese... So, und ich denke da, also insofern ist das schon eine interessante Sache, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Weil das ist irgendwie so eine Art, wie nennt man das? Wir leben in einer interessanten Zeit. Wir sind sozusagen am Wendepunkt unserer Geschichte. Wollen wir in einen totalitären Überwachungsstaat, wo alles vom Staat reguliert wird, hinsteuern? Oder steuern wir wieder zurück zur Freiheit, echte Demokratie? Nutzen wir das Internet, um das Wissen der Menschheit frei übers Netz zu verteilen und auch wirklich jedem dran teilhaben zu lassen? Oder nutzen wir es schließen wir das Wissen weg und geben es nur einer gewissen Elite, die halt auch sich das leisten kann, dieses Wissen? Ja, verehrte Zuhörer, wir haben, denke ich mal, einen umfassenden, großen Überblick gemacht. Wir sind wirklich in der Steinzeit gestartet, sind in der Jetztzeit angekommen, haben alles einmal kurz angesprochen. Viele Themen haben wir natürlich außen vor gelassen. Viele Fragen haben wir nicht bis ins Ende durchdiskutiert. Und da haben wir uns entschlossen, da wollen wir noch einen zweiten Teil dazu machen. Und wenn ihr das jetzt hier gehört habt draußen an den Empfangsgeräten, dann könnt ihr uns natürlich auch in unsere Blogs kommen, auf musikdieb.de oder nerd6@freebase.de. Und da könnt ihr uns Kommentare geben. Und dann greifen wir das natürlich auch gerne auf und werden natürlich für den zweiten Teil auch gerne eure Kommentare mit einfließen lassen, wenn ihr bestimmte Themen behandelt haben wollt. Natürlich könnt ihr euch jetzt auch Feedback geben, wie euch das gefallen hat. Und wenn ihr dann schon mal beim musikdieb.de-Blog seid, dann könnt ihr auch etwas spenden. Da gibt es, glaube ich, einen PayPal-Button. Und das fließt dann, glaube ich, ein in die Produktion deines Albums. Und wenn ihr bei mir aufs Blog geht, dann könnt ihr flattern. Und was ihr bei mir flattert, das fließt dann in die Recherche und in weitere Podcasts ein, die ihr euch frei im Netz herunterladen könnt. Ja, ich verabschiede mich dann und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und übergebe als Schlusswort nochmal an Musikdieb. Ja, ich habe da noch nicht mehr viel zu sagen. Ich könnte vielleicht auch mal einen Flatter-Button einführen statt den PayPal. Aber ist ein bisschen in Verruf gekommen, die Firma, ne? Ja, ich will ja, ja. Nee, aber ansonsten, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für die wunderbare Moderation dieser Themen bei Nerd6 hier und verabschiede mich dann auch. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, ich denke mal, einen zweiten Teil wird es auf jeden Fall geben. Meldet euch, wenn ihr wollt. Und ansonsten macht's gut. Tschüss. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're our favorite indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Weit draußen auf dem Meer trieb ein Schiff. Es war stürmisch. Ein Orkan würde gleich aufkommen. Kapitän Cruz hatte die Piratenflagge gehisst. Seine Männer saßen an Deck und kauten trockenen Schiffszwieback. Kapitän Cruz machte sich Sorgen. Die Vorräte gingen bald zu Ende. Wenn sie nicht in den nächsten 24 Stunden ein reiches Handelsschiff überfallen könnten, würde es ihnen schlecht ergehen. Festhalten? Ja. Los geht's! Luftpiraten in den Stratosphären kollidieren nie. Durchqueren Kontinente, Kolonien. Durch den Schall der Boxen wie Chefrins Vision. Pharaon, wir bewohnen das Lebewesen schon. Die meisten Plätze der gemäßigten Zone. Ich hör den Ton, das so nah gerät. So wahr steht's. Du bist schon nah dran, doch nie am Ende des Wegs. Freidenker in Not verdient sich hier ein Zubrot. Ne Crew im Periskop, tiefer geht mein U-Boot. Stechen See, See auf dem Radar. Neue Sequenzen, setze Segel. Berechne dabei auch die Konsequenzen. Ist die Flagge und das Kreuz. Rap auf Deutsch, Sex und Freud. Und hebe ab, wie das Schwein von Pink Floyd. Es gibt Typen, die können scheinbar kein Messerchen. Erzählen dir in Kajüten von bösen Piratenmythen. Sehr origineller Seemannsgarn, noch niemand wird sie erfahren. Tarn im Uri Geller, Gap Alarm als Storyteller. Mein Schall ist schneller als der Wind in Acapella. Die Texte durchrasen, Synapse, Blitze werden heller. Raketenspitzen durchfliegen, setzen Satelliten aus. Gescannte Eremiten gehen heute noch ins Freudenhaus. Wie kommt das? Ich find mein Weg auch ohne Kompass. Wer bloß abtaucht, wird prompt nass, sogar sonntags. Dass wir diskutieren, wer was wohl denn hier der Trend war. Ich weiß schon, der kennt dort keinen Cent, wer wie die Brenzbar. Pro und Contra für das Textgeflecht, es ist echt Kreuzfeuer, Cruz und Steuer. Rap ist teuer, geheuert an auf meine Rap-Galeere. Die Frage, wie es wäre, an Bord der Biosphäre. Dumpfe Worte explodieren gleich in Wasserbomben. Es brennt bereits in meinen Unterwasserkatakomben. Ich schwör als Kommandeur auf Zusammenarbeit. Nur dann ist jeder Zuhörer vor den Flammen gefeit. Der Boot hält die Gezeiten und die Strömung ein. Keine Meuterei, als Freibeuter seid ihr frei. Ihr hört, ich schrei. Land in Sicht mit Palm und dem Strand im Licht. Scheint das Ganze paradiesisch, doch so einfach ist es nicht. Ich rap unter Wasser, weil ich bunter ohne Blasser. Niemand wundert, dass der Text aussieht wie ein Hundertwasser. Farben vor wie ein Picasso kommt der Flow-Torpedo. Mein Credo sind Racks mit Sinn und Tracks ohne Ego. Unbekannte Gewässer machen meist etwas Stress. Da die Tiefen nicht sind beigelotet. Tsunami schlucken Boote, die 10 Gebote und die Verse des Korans. Rezitiert von Extremisten im Extrem. Wenn 6 Touristen zwecks bequem Plan nach Thailand statt nach jedem Fahren. Leben hier in Lebertra im extremen Lebenswahn. Da du deinen Text schon altest, Kapitän der Echsenwaldes, gibt's halt auf jeden Fall Stress, falls du meine Welt gestaltest.